Kapitel 04. Entweder ignorierten wir die polnische Opposition und traten mit den Sowjets in Verhandlungen über einen Drei-Mächte-Pakt ein, was zeitraubend und wahrscheinlich nicht einmal erfolgsversprechend war, oder wir gaben die Idee eines mehrseitigen Paktes auf und griffen auf einseitige Erklärungen zurück, durch die Russland und Polen nicht unter einen Hut gebracht würden. Gegen die erste Alternative erhoben einstimmig die englischen und die französischen Generalstäbe Einwand. Polen, erklärten sie, habe die Schlüsselstellung inne. Die Ansicht der Militärs wurde in London von Halifax und in Paris von Barnet geteilt. Sie waren beide der Meinung, dass es wesentlich sei, die Unterstützung der Polen zu gewinnen. So wandten wir uns der zweiten Alternative zu, obwohl wir die spätere Möglichkeit eines Beistandspaktes mit den Sowjets ohne Teilung Polens nicht völlig außer Acht ließen. In jedem Fall musste sofort gehandelt werden. Auch 1-2-3, 2-3 März 1939 Beck war der Ansicht, dass es weniger gefährlich sei, Hitler durch einseitige Erklärungen herauszufordern, als nichts zu tun, HS 319, Stern ein zweites Protokoll über die englisch-französischen Verhandlungen lässt keinen Zweifel an den tatsächlichen Absichten der Beteiligten. DB Nummer 22, Stern der schwedische Forscher Sven Hedin hatte am 12. März ein interessantes GI-Sprech mit Lord Londonderry, der sehr deutschfreundlich war. In einem Brief vom 20. März drückte er sich äußerst scharf gegen Hitlers Einmarsch in Prag aus. Darauf antwortet ihm Sven Hedin, mit meinem aufrichtigen Dank für Ihren Freund Laikin-Brief verstehe ich vollständig Ihre Empfindungen. Doch wäre ein Weltkrieg noch schlimmer, da ein solcher den furchtbarsten Selbstmord in der Geschichte der Menschheit mit sich bringen würde. Ich hoffe in Gottes Namen, dass das verhindert werde und dass ein vernünftiger Modus Vivendi in Mitteleuropa hergestellt werden kann, Sven Hedin, S40, Donnerstag den 23. März 1939 um 1:30 Uhr meldete der Reichsaußenminister Adolf Hitler auf das Panzerschiff Deutschland die Unterzeichnung des Vertrages mit Litauen. Um 2 Uhr traf er in Memel ein, wo er die Bevölkerung vom Balkon des Rathauses begrüßte. Die englische Presse beeilte sich, diesen neuen Schritt Deutschlands als untragbar für die politische Sicherheit zu bezeichnen. Als ich in Memel war, hat Kamberlain mir durch einen Mittelsmann sagen lassen, er sehe vollständig ein, dass diese Bereinigung jetzt erfolgen müsse, wenn er das auch nicht offen aussprechen dürfe, Henry Picker, Hitlers Tischgespräche, S199, Stern geschlossen. Zwischen Rumänien und Deutschland wurde ein umfassender Wirtschaftsvertrag, DD7-1S14FF, Stern Außenminister Beck erteilte dem polnischen Botschafter in London eine Instruktion zur Beantwortung des englischen Vorschlages vom 21. März. Danach soll dieser Lord Halifax fragen, ob die britische Regierung in Anbetracht der unvermeidlichen Schwierigkeiten und Komplikationen und des sich aus einer mehrseitigen Behandlung ergebenden Zeitverlustes nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, mit uns 1-2-4-2-3 März 1939 sofort eine bilaterale Erklärung abzuschließen. Er sei der Auffassung, dass eine derartige Verständigung späteren allgemeinen Verhandlungen nicht vorzugreifen brauche. Wenn die englische Regierung die Sache grundsätzlich für möglich halte, könnte er Form und Inhalt dieses etwaigen Abkommens rasch festlegen. PWB Nummer 66, Stern an diesem 23. März ließ der Generalinspekteur, Marschall RYDZ Miklaidifirf, in begreiflicher Erregung, aber doch wohl ohne zwingende Notwendigkeit eine Teilmobilmachung durchführen, welche die 9., 20., 30. INF. DEV und die KV. Brig. Nowogródek des Korpsbereiches 9, Brest-Litowsk, die 26. INF. DEV des Korpsbereiches 4, Lads, sowie Spezialeinheiten, kleine Teile der übrigen Verbände und einzelne Reservistengruppen erfasste. Ein Teil der mobilisierten Truppen wurde an die ostpreußische und hinterpommersche Grenze verlegt. 23. März sollte zudem der Geburtstag des Aufmarsches für den Septemberfeldzug werden. An diesem Tag gab der Generalinspekteur den derzeitigen Armeeinspekteuren und späteren Armeebefehlshabern Instruktionen, die dem Gesamtoperationsplan entnommen waren, Hans Roos in die militärpolitische Lage und Planung Polens gegenüber Deutschland vor 1939, Heft 4v. April 1957 der Wehrwissenschaftlichen Rundschau, Stern in den Akten des Deutschen Auswärtigen Amtes ist ein Entwurf für ein Tele den deutschen Botschafter von Moltke enthalten, das aber nicht abgekram angangen ist. Der Fall wird unter die zurückgehaltene Instruktion vom 23. März besonders behandelt. Adab 6S71, Stern Lord Halifax teilt dem britischen Vertreter in Paris mit, dass der französische Botschafter Corbyn in London Sir Cadogan gegenüber geäußert hätte, dass die vorgeschlagene Erklärung den Eindruck bestätigen würde, dass die Mächte nicht geneigt wären, in irgendeiner Weise zu handeln und nur reden würden, wenn sich eine Drohung ergebe. Die Erklärung würde eine besonders schlechte Wirkung auf Außenminister Beck haben, der daraus schließen würde, dass die Mächte nichts tun würden als reden. Corbyn hätte auf die Andeutung von den Absichten hingewiesen, dass Beck versuchen würde, irgendeine Art von Garantie von England zu erhalten, ohne welche er sich mit Deutschland rückversichern würde. DBFP 4 Nummer 506, 125-23 März 1939 zum Schluss berichtet er, dass er in einem Bericht vom gleichen Tage teilt Sir Eric Phipps mit, dass er nochmals mit dem Außenminister gesprochen habe und mit diesem vollkommen übersinn stimmte, nämlich, dass wir alles tun sollten, was wir könnten, um zu vermeiden, uns entweder der Anklage der Einkreisung auszusetzen oder der Bildung einer Front aus ideologischen Vorurteilen. Barnett noch mit ihm über die Frage der französischen Flugzeugproduktion GE gesprochen habe. Aber wenn die französische Regierung in dieser Hinsicht eine sehr ernste Schwäche zugeben müsse, so wünscht er auch, meine Aufmerksamkeit auf die Lage zu lenken, wie sie sich die Franzosen vor Augen stellten hinsichtlich der Heere in jedem künftigen Kriege. Hier wäre Frankreich aufgefordert, mit einer möglichen Bevölkerung von rund 40 Millionen, einer möglichen Drohung von 80 Millionen in Deutschland und 40 Millionen in Italien entgegenzutreten. M. Barnett entwickelte das Argument, welches bekannt genug ist, mit großer Energie und Überzeugung sowohl vom Gesichtwinkel des Einflusses dieser Situation auf die französische Meinung als auch auf die Meinung in Deutschland und Italien. Wenn das französische Volk glaubte, dass es unmöglich wäre, von Großbritannien irgendeine wesentliche Maßnahme militärischer Hilfe für, sagen wir 18 Monate, zu erwarten, so dürften die Konsequenzen tiefgehende und nicht wiedergutzumachende sein. Andererseits, wenn ihnen gezeigt werden könnte, dass Großbritannien nach dem Kriegsausbruch in der Lage sein würde, gegen Ende von 6 oder 8 Monaten wesentliche militärische Unterstützung zu geben, so würde das eine viel weniger ungünstige Lage sein. Dies brachte Herrn Barnett dazu, mit all der Überredung, die er aufbringen konnte, darauf zu dringen, dass England in irgendeiner Form, ob durch direkte Wehrpflicht oder anders, den Nationalen Wehrdienst einführe, DBFP 4 Nummer 507, Stern zur auf die Frage des Abgeordneten Attlee im Unterhaus an Camberlain, ob er europäischen Lage keine weiteren Erklärungen abzugeben habe, erklärte dieser, dass die einzelnen Aktionen der deutschen Regierung die Frage nahelegten, ob sie nicht versuche, durch nach und nach erfolgende Schritte Europa zu beherrschen und vielleicht noch weiter zu gehen. Sollte diese Auslegung ihrer Absichten sich als richtig erweisen, so würde dieser Versuch den erfolgreichen Widerstand der englischen Regierung hervorrufen. Wir haben es hier allein mit dem Gedanken zu tun, dass wir uns nicht einem Verfahren unterziehen können, das unabhängige Staaten unter Androhung von Gewalt einem solchen Druck aussetzt, dass sie gezwungen gehen werden, ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Stern, BBB Nummer 11, der französische Außenminister Barnett berichtet, dass er sich unmittelbar nach dem Frühstück beim König in Windsor lange mit den britischen Ministern 1.26.24 März 1939 über die Frage unterhalten habe, die ihm schon lange am Herzen lag. Über die allgemeine Wehrpflicht. Neville Chamberlain sagte lächelnd zu mir, heute Morgen empfing ich mehrere Mitglieder der Opposition. Sie haben mich darum ersucht, fest zu sein. Aber sie sind gegen die allgemeine Wehrpflicht. Hier liegt ein vollendeter Widerspruch. Die Unterhaltung ging weiter, und der Premierminister gab mir schließlich die Zusicherung, er werde demnächst die allgemeine Wehrpflicht in Großbritannien anordnen. Voller Freude teilte ich diese besonders wichtige Nachricht Daladier fernmündlich mit. Barnett, S-192, Stern, der amerikanische Gesandte Bidal in Warschau teilt seiner Regierung mit, dass die polnische Regierung eine verneinende Antwort auf die litauische Frage gegeben habe, ob Warschau die mögliche Einverleibung Memals als Streitfrage ansehen würde. Der polnische Vizeaußenminister Arcis Cewielczy habe auf die Frage des britischen Botschafters nach Polens mögliche Haltung für den Fall, dass Deutschland einen europäischen Streit herausfordere, geantwortet, dass Polen außer für seine direkte Verpflichtung unter dem rumänischen und französischen Bündnis nur marschieren würde, wenn es angegriffen würde. Überdies hätte die Erfahrung während der letzten Jahre die Polen gelehrt, nicht auf Hilfe von außen zu rechnen. For Registern Relations IS 97, Freitag, den 24. März 1939 in einer Unterredung mit einem Pressevertreter äußerte sich Staatspräsident Dr. Hacha zu den verschiedenen im Ausland verbreiteten Gerüchten über seinen Besuch in Berlin. Dr. Hacha erklärte, es sei unrichtig, dass der deutsche Gesandte, wie behauptet worden war, in Prag am Nachmittag des 14. März der tschechoslowakischen Regierung eine Einladung nach Berlin überbracht habe. Die Prager Regierung habe vielmehr von sich aus in Berlin angefragt, ob der Staatspräsident und der Außenminister Kwalkowski nach Berlin kommen könnten, um über das künftige Verhältnis des Reiches zu Böhmen und Mähren zu verhandeln. In Berlin sei den beiden Herren keineswegs ein fertiges Dokument vorgelegt worden. Auch habe der Führer durchaus Verhandlungen geführt, die, wie seinerzeit schon aus der Verlautbarung zu entnehmen gewesen sei, lange dauerten und in völlig freundschaftlicher Weise vor sich gegangen sind. Der Wortlaut des bekannten Dokuments sei erst nach diesen Verhandlungen vereinbart, niedergeschrieben und von beiden Seiten unterzeichnet worden. Es sei richtig, teilte Dr. Hacha weiter mit, dass er vor Unterzeichnung des Dokuments eine Rückfrage bei der Prager Regierung für notwendig gehalten habe. Die Prager Regierung sei in der Nacht zu einer Beratung zusammengetreten und habe 1.27.24 März 1939 aufgrund dieser telefonischen Rücksprache das Verhalten des Präsidenten billigt. Die Aufregungen und sein Alter ließen es durchaus begreiflich erscheinen, dass er nach der langen Fahrt und den Verhandlungen müde gewesen sei, weshalb er unter ärztlicher Aufsicht ein Erfrischungsmittel zu sich genommen habe. Das sei jedoch, wie gegenüber den Behauptungen einiger ausländischer Zeitungen ausdrücklich festgestellt werden müsse, erst nach Unterzeichnung der Dokumente geschehen. Der Staatspräsident gab wiederholt seiner Freude darüber Ausdruck, dass es ihm gelungen sei, das Vertrauen des Führers zu erwerben. Er wies mit Nachdruck die Schilderungen ausländischer Blätter, insbesondere des Daily Telegraph, zurück. Diese Blätter hatten behauptet, dass Hacha nur unter Drohungen hätte gezwungen gehen werden können, die Vereinbarungen zu unterzeichnen, die angeblich bereits bei Blaschas Ankunft fertig auf dem Tisch gelegen hätten. G.I. Bakreis, 1939-93, Sternwesen. Der deutsche Gesandte berichtet aus Bukarest, dass Außenminister Gaffenkupfer die Behauptungen Tillys entschieden dementiert habe. Ferner klagte er über den enormen Druck, der bis zuletzt von ausländischer Seite auf die rumänische Regierung ausgeübt worden sei, um das Zustandekommen des Vertrages zu verhindern. Der englische Gesandte sei zweimal wegen des Wirtschaftsultimatums bei ihm G.I., Adab 6S81F, Stern. In einem umfangreichen Bericht vom 29. März 1939 schildert der polnische Botschafter Lukasiewicz eine Unterredung, die er mit dem amerikanischen Sonderbotschafter Bully T.T. am 24.03. in Paris hatte und am 25. und 26. März fortsetzte. DB Nummer 23, dieser Bericht ist in verschiedener Hinsicht aufschlussreich, insbesondere, dass er erst nach einer Pause von mehreren Tagen erstattet wurde, dass der polnische Botschafter über die letzten Verhandlungen so schlecht unterrichtet war, wie wenig die polnische Regierung die teilweise sehr vernünftigen Ausführungen ihres Botschafters bei ihren Entschlüssen berücksichtigte, um wie viel mehr der amerikanische Botschafter sie beherzigte. Wir werden noch sehen, wie schnell auf seine Interfention hin die von Lukasiewicz als notwendig bezeichneten Maßnahmen von der englischen Regierung durchgeführt wurden, was angesichts des höchst bedeutsamen Schlusssatzes des Berichtes kein Wunder mehr war. In diesem Zusammenhang ist interessant, was der ehemalige stellvertretende Reichspressechef Helmut Sündermann im Hinblick auf diese polnischen Dokumente, Sündermann, die Pioniere, S168F, ausführt, Ton als in den von deutschen Truppen erbeuteten Akten des polnischen Außenministeriums die aufschlussreichen Berichte der polnischen Botschafter in Wasching und Paris über ihre Gespräche mit Roosevelts Vertrauensmann Bully T.T. aufgefunden und in einem Weißbuch der deutschen Regierung veröffentlicht wurden, ließ Hitler jeglichen Anti-Amerikanistin-Kommentar ausdrücklich verbieten. 128-24 März 1939 Eine Sensation stellt es dar, so heißt es in der vertraulichen Presseweisung vom 29. März 1940, dass eine Gruppe dieser Dokumente über die Tätigkeit der USA-Politiker in Europa den Nachweis erbringt, dass die USA an der Entsetzung des gegenwärtigen Krieges Schuld tragen. Diese Tatsache darf jedoch bei der Veröffentlichung und Erörterung der Dokumente keinesfalls angesprochen werden. Drei Tage später, am 1. April 1940, forderte Hitler von den Schriftleitungen nochmals, dringend darauf zu achten, dass weder in den Kommentaren noch in den Überschriften Roosevelt oder die USA-Politik angegriffen oder apostrophiert werden. Stern Graf Zimbeck berichtet in seinem Tagebuch, dass Außenminister Beck erklärte, die polnische Ablehnung resultiere daraus, dass eines der zwei Elemente, das immer die Position unseres Staates schicksalhaft bestimmt hat, das heißt Deutschland den Sinn der Verantwortung verloren hat, welchen es, selbst in schweren Fällen, bis jetzt bewahrt ist, den Autoritäten des Staates festgelegt worden. Dieser Weg ist gerade und klar. Wir haben die Grenze unserer direkten Interessen genau fixiert, Linie hinaus steht das polnische Non Possumus. Es ist sehr einfach, wir werden uns, es handelt sich um unser Territorium, aber nicht nur darum, sondern unser grundsätzlicher Kurs ist gemeinsam mit den Höchhuber diese schlagen. Dürren gleichfalls um die Unmöglichkeit für den polnischen Staat, in Bezug auf das heikle, sensible Problem Danzigs, irgendwelchen einseitigen Vorschlag anzunehmen. Zimbeck S434F. Danzig ist ein Symbol, Sternbotschafter V. Moltka meldet telegrafisch, kurzfristige Reservisteneinziehung, 3 bis 4 Jahrgänge, und zwar 1911 bis 1914, ferner 1906 und 1907 von den deutschen Konsuln in Gdynia und Danzig werden weitere militärische Vorbereitungen der Polen gemeldet. DWB 2 Nummer 204, DWB 2 Nummer 205, Stern. Der deutsche Botschafter in Warschau äußert in seinem Bericht die Meinung, dass die Reservisteneinziehungen darauf hindeuten, dass die militärischen Kreise auf die Leitung der polnischen Außenpolitik wachsenden Einfluss gewinnen. Es sei zu befürchten, dass Beck den schärferen Kurs mitmachen würde, wenn er durch eine bedrohende nationalistische Welle dazu gezwungen würde. Aus Äußerungen des Unterstaatssekretärs Arcis Cevelci einigen Diplomaten gegenüber, dass England und Frankreich immer wieder versuchen würden, ohne eigenes Risiko einzugehen, Polen für fremde Zwecke zu missbrauchen, könne man wohl annehmen, dass Polen 129-24 März 1939 sich nur ungern dazu bereit finden würde, sich in Aktionen verwickeln zu lassen, die es zwingen würden, seine Position festzulegen. Das bedeute nicht, dass es nicht zugreifen würde, wenn es gelegentlich dieser Verhandlungen feste Zusagen von englischer Seite erhalten könne, die seine Sicherheit erhöhen würden. DWB 2 Nummer 206, im letzten Teil seines Berichtes, der im Weißbuch weggelassen ist, teilt der Botschafter noch mit, dass die Rückkehr des Memelgebietes in Polen neue Aufregung verursacht habe. Darauf wird unter die zurückgehaltene Instruktion vom 23. März näher eingegangen, Deskel. Auf einen Brief, den Staatssekretär V. Weizsäcker dem Botschafter schrieb. Stern Außenminister Barnett berichtet noch vom Besuch in London, am 24. verließ ich mit Albert Löbra London. Vor unserer Abreise gab mir Camberlain mit unendlich viel Feingefühl und allen angemessenen Vorbehalten zu verstehen, dass die britische Regierung es begrüßen würde, wenn Löbra erneut zum Präsidenten der Republik gewählt würde. Das war nur ein Wunsch, denn die britische Regierung suchte sich selbstverständlich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Aber, sagte Chamberlain, die äußere Lage ist sehr beunruhigend geworden. Der Krieg kann jede Woche ausbrechen. Wir sind gewohnt, seit einem Jahr mit Daladier und Ihnen in gegenseitigem Vertrauen zu arbeiten. Wir möchten sofort fahren. Die Kontinuität der politischen Führung scheint uns für Frankreich in einem solch tragischen Augenblick unerlässlich. Barnett, S192, Stern. Der polnische Botschafter Graf Rakczynski sucht Außenminister Lord Halifax am Nachmittag auf, um ihm den polnischen Vorschlag eines geheimen zweiseitigen Abkommens zwischen Polen und England zu unterbreiten. DB Nummer 24, Stern. Der britische Botschaftsrat Ögal V. Forbes teilte Lord Halifax mit, dass der polnische Militärattaché gesagt habe, er hätte keine bestimmte Information irgendwelcher deutscher militärischen Maßnahmen, die als Vorbereitung einer militärischen Aktion gegen Polen erscheinen könnten. DBFP 4 Nummer 520, Stern. Der amerikanische Botschafter Bully TT berichtet an Außenminister Hull, ich besprach heute Vormittag die Lage mit L4G. Was den britischen Vorschlag 130-24 März 1939 angeht, so haben ihn Frankreich und die Sowjetunion natürlich bedingungslos angenommen. Der Schlüssel zur Lage ist jedoch Polen. Gestern Morgen war Chamberlain der Meinung gewesen, dass die Polen nicht annehmen würden. Die Polen hätten der britischen Regierung eine große Anzahl Fragen über die konkrete Hilfe vorgelegt, die Großbritannien im Falle eines deutschen Angriffs Polen brächte. L4G fuhr fort, seiner Meinung nach werde es Polen nicht wagen, den britischen Vorschlag ohne weiteres abzulehnen, weil die Verantwortung dafür schrecklich wäre, wenn Deutschland später Polen angreifen sollte. Stern, Tensil, S552, in einem Bericht von Lord Halifax an den britischen Botschafter Lindsay in Washington heißt es, ich gab dem Botschafter, Kennedy, einen allgemeinen Bericht darüber, wie die Lage gegenwärtig stünde und sagte ihm, dass, während es zweifellos der Fall wäre, dass Polen sehr ernste Schwierigkeiten darin sähe, sich selbst offen mit Russland zu verbinden, dass ich es nichtsdestoweniger für wahrscheinlich hielte, dass wir ein Übereinkommen mit Polen erreichen könnten, welches die Wirkung haben würde, Polen zum Widerstand gegen eine deutsche Aggression auf Polen zu ermutigen, falls ein solcher stattfinden sollte. Ich hoffte, dass es auch möglich sein würde, Polen zu einem gleichen Schluss zu bringen im Falle eines Angriffs seitens Deutschlands auf Rumänien und, wie ich hoffte, auch anderswo. Wir erkannten vollkommen, wie die Haltung der anderen Mächte, mit denen wir die Aktion abzustimmen wünschten, von der Haltung dieses Landes, England, abhinge, und ich könnte Mr. Kennedy versichern, dass keine Gefahr bestünde, dass Mr. sich selbst etwa vormachte, dass kühne Worte ausreichen würden, um die Stellung zu halten, wenn wir deutschen Drohungen oder weiteren Schritten der DBFP 4 Nummer 517, Aggression gegenübergestellt würden. Stern. Der amerikanische Admiral Leahy forderte in seiner Eigenschaft als Marineminister angesichts der unsicheren Verhältnisse in Europa vom Bundeskongress die Mittel zum sofortigen Bau eines Trockendocks im New Yorker Hafen, das auch die größten ausländischen Schlachtschiffe aufnehmen könne, da die europäischen Docks sicher sofort torpediert würden. Backreis, 1939, S78, Stern. In einem Brief an Legationsrat Ecourt schreibt der deutsche Botschafter V. Mackensen, der Duchey scheint sich über die Tatsache, dass wir ihn in der letzten Entwicklungsphase der tschechoslowakischen Auflösung erst mit einem Fait accompli begrüßt haben, stark erregt zu haben. Atuliko begründet dies damit, dass der Duchey im Gegensatz zu der Entwicklung, die in Wien ihren Abschluss fand, diesmal keinerlei Gelegenheit gehabt hat, die hiesige öffentliche Meinung bereiten, und das empfinde er umso stärker, als unser vorzujetziges Vorgehen nach 131-25 März 1939 seiner Ansicht in Widerspruch stehe zu der von uns bis dahin grundsätzlich festgehaltenen Linie, keine Nichtdeutschen zu inkorporieren, eine Linie, für deren Innehaltung er sich persönlich noch in einem Briefe an Runkimann und in seiner Rede in Verona ausgesprochen habe. Atuliko fügte hinzu, der Duchey sei aber nicht der Mann, der lange über Vergangenes nachdenke, und so habe er auch diesmal, was als eine ganz ungeheuerliche Leistung seinerseits anzusehen sei, kurz entschlossen die Entwicklung hingenommen und sich ebenso übrigens auch Czarnöl, von dem Atuliko nichts Besonderes hervorhob, im Großfaschistischen Rat auf das Stärkste für die uns bekannte Entschließung eingesetzt. Atuliko ließ dabei durchblicken, dass im Großfaschistischen Rat, in dem mit völliger Offenheit gesprochen werden könne, heftige Kritik geübt worden sei, Adab 6S89, Samstag den 25. März 1939. Der ungarische Reichsverweser Horthy bringt in einem Schreiben an Adolf Hitler nochmals seinen Dank für die von diesem in der karpato-ukrainischen Frage bewiesene großzügige Haltung zum Ausdruck. Adab 6S96 FF, Stern. Der rumänische Außenminister Gaffenkupfer sagte dem deutschen Gesandten, dass er von Anfang an in London und Paris erklären ließ, dass sich Rumänien keinesfalls irgendeiner Mächtegruppe gegen eine andere anschließen werde. Die Pressenachrichten über eine Konferenz, zu der Russland auch Rumänien eingeladen hatte, Adab 6S93, seien freie Erfindungen. Stern. Außenminister Beck gibt dem Botschafter Lipski eine Instruktion für die Antwort an Deutschland. In ihr heißt es UA, die polnische Regierung habe kein Interesse, der Reichsregierung Hindernisse im freien Verkehr mit der Ostprovinz in den Weg zu legen und sei zu Verhandlungen über weitere Vereinfachungen und Erleichterungen des Eisenbahn- und Autoverkehrs bereit. Eine Exterritorialität der Verkehrswege könne aber nicht in Betracht gezogen werden. Bezüglich Danzig könne eine Lösung gefunden werden, die auf einer gemeinsamen polnisch-deutschen Garantie für die Stadt beruhen würde. Was die mögliche Zusammenkunft zwischen ihm und dem Reichskanzler anbelange, so halte er eine solche Fühlungnahme wichtig für die Politik der beiden Länder, halte es aber für unerlässlich, PWB Nummer 62, dass derartige Besprechungen vorbereitet werden. Sternbotschafter Ken ARD in Warschau sagt in einem heutigen Gespräch zum polnischen Vizeaußenminister, die polnische öffentliche Meinung wäre gegenwärtig 13225 März 1939 kriegslustig und bereit, die Regierung zu unterstützen in jeder Verteidigung ihrer Lebensinteressen. Wenn die polnische Regierung hinsichtlich Danzigs Konzessionen machte, dürfte ein Geist der Niederlage mit all seinen beklagenswerten Konsequenzen die verständliche Folge sein. Der Vizeaußenminister habe erwähnt, dass er einer Diskussion über außenpolitische Fragen im Parlament beiwohnen musste, wo er scharf ausgefragt worden sei. Er hatte ganz allgemein das Gefühl, dass Mbeck in einer äußerst schwierigen Lage wäre. Er müsse natürlich jede Anstrengung machen, um eine Lage zu vermeiden, die zum Kriege führen könnte, aber andererseits hätte er den Grad der Gefühle in Erwägung zu ziehen, der sich in Polen durch die jüngsten Ereignisse sowohl an seiner südlichen als auch an seiner DBFP 4 Nummer 524 nördlichen Grenze ergeben hätte. Sternbotschafter Ken ARD berichtet an Außenminister Lord Halifax, die Einberufung der Reservisten ist, wie ich glaube, beträchtlich über die in meinem Telegramm Nummer 79 genannten Zahlen hinausgegangen. Eine zuständige Autorität nannte die Zahl der unter Waffen stehenden mit 750.000. Dies, zusammen mit den Vorsichtsmaßregeln, die im Danzig-Telegramm Nummer 7 erwähnt sind, legt den Gedanken nahe, dass Mbeck beabsichtigt, zu dem von ihm selbst gewählten Zeitpunkt mit Gesprächen über Danzig zu beginnen, möglicherweise auf dem Wege nach oder von London. Er würde auf diese Weise sowohl diplomatisch als auch militärisch in einer stärkeren Position sein, als wenn er wartete, bis Herr Hitler oder der Danziger Senat beschlössen, den Schritt zu tun. Ich war von den Erklärungen, die sowohl von Mbeck und dem Vizeaußenminister gemacht wurden, sehr beeindruckt, dass die Danziger Frage bald diskutiert werden müsse. Ich teile nicht die alarmierenden Ansichten einiger meiner Kollegen, dass die polnische Regierung beabsichtige, eine Streitfrage mit Deutschland zu erzwingen. Aber die Polen verstehen die deutschen Methoden und dies wäre nicht das erste Mal, dass sie ein Blatt aus dem deutschen Buch genommen haben, DBFP 4 Nummer 523, Stern. Der amerikanische Botschafter Bidal in Warschau teilt dem State Department mit, dass Außenminister Beck dem britischen Botschafter erklärt habe, dass Hitler ihn zur Erledigung der Danziger Verhandlungen vor Ostern drängte. Er, Bidal, nehme an, dass Beck nicht die Möglichkeit ausschließt, dass Berlin eine mögliche Unruhe in Danzig zeitlich bestimme, um Becks London-Reise zu verhindern. For Registern Relations IS 101, 13326 März 1939 Arthur Young, der Generaldirektor der British Thomson Houston Corporation, kam mit der Queen Mary zu einer mehrwöchigen Vortragsreise in New York an und sagte noch an Bord des Schiffes in einem Interview, Roosevelt sei der einzige Mann, den Hitler fürchte und Amerika das einzige Land, das durch moralische Festigkeit und wirtschaftlichen Druck zum Weltfriede beitragen könne. Es müsse daher die Strafzölle auf die deutschen Waren noch mehr erhöhen und die Ausfuhr jeglicher Rohstoffe nach Deutschland abstoppen, wird der Krieg kommen. Ich hoffe, dass dieser Krieg innerhalb der nächsten 6 Monate ausbricht mit 80 von H. Sicherheit, Backreis 1939 S. 94, Stern. Adolf Hitler unterrichtete den Oberbefehlshaber des Heeres V. Brauchitsch über die politische Lage. Dieser gab diese Unterrichtung dem Oberstleutnant des Generalstabs Sievert zu Protokoll. Diese Niederschrift Sieverts wird allgemein fälschlich als Weisung Hitlers bezeichnet. Es heißt darin, Danziger Frage. Lipski kommt am Sonntag, den 26.03. aus Warschau zurück, hatte den Auftrag, dort anzufragen, ob Polen zu einem Arrangement bezüglich Danzig bereit sei. Führer hat Berlin am 25. März abends verlassen, will bei Rückkehr Lipski nicht hier sein. Ribbentrop soll Verhandlungen zunächst führen. Führer will die Danzig-Frage jedoch nicht gewaltsam lösen. Möchte Polen nicht dadurch in die Arme Englands treiben? Eine eventuelle militärische Besetzung Danzigs käme nur dann in Betracht, wenn Lipski durchblicken ließe, dass die polnische Regierung eine freiwillige Abgabe Danzigs ihrem Volke gegenüber nicht vertreten könne und ihr die Lösung durch ein Fait accompli erleichtert würde. Polnische Frage. Vorläufig beabsichtigt Führer nicht, die polnische Frage zu lösen. Sie soll nun aber bearbeitet werden. Eine in naher Zukunft erfolgende Lösung müsste besonders günstige politische Voraussetzungen haben. Polen soll dann so niedergeschlagen werden, dass es in den nächsten Jahrzehnten als politischer Faktor nicht mehr in Rechnung gestellt werden brauchte. Der Führer denkt bei dieser Lösung an eine Ostrand Ostpreußens bis zur Ostspitze Schlesiens vorgeschobene Grenze. Aus Vom- und Umsiedlung sind noch offenstehende Fragen. In die Ukraine will der Führer nicht hinein. Eventuell könne man einen ukrainischen Staat errichten, aber auch, ADAP 6S98, diese Fragen ständen noch offen. Sonntag, den 26. März 1939, in einem Telegramm an die Gesandtschaft in Prag weist Staatssekretär V. Weizsäcker darauf hin, das sich bei den ehemals tschechisch-slowakischen Missionen im 134. Auslande, insbesondere soweit sie unter britischem, amerikanischem und sowjetrussischem Einfluss stehen, die Widerspenstigkeit gegen die Weisung des Prager Außenministeriums steigert, die Gestapo reibungslos an die deutschen Vertretungen gehen zu übergeben. Die Triebkräfte für diesen Widerstand seien nicht nur in der Zuneigung zum Binnensystem zu suchen, sondern auch bei den Regierungen, bei welchen diese Missionen akkreditiert waren. Er kündigt scharfe Maßnahmen an und fordert die Gesandtschaft auf, diese der neuen tschechischen Regierung, Adab 6 S104, bekannt zu geben. Sternreichs Außenminister von Ribbentrop empfing Botschafter Lipski zur Entgegennahme der polnischen Antwort. Die Aufzeichnung darüber enthält auch Ausführungen über die zukünftige Haltung Polen gegenüber. DB Nummer 25, bezeichnend war, dass diese polnische Antwort in Nürnberg zu den abgelehnten Dokumenten V. Ribbentrop zählte, er konnte aber in seiner Aussage ausführen, IMTXS 299, Dr. Horn, ist es richtig, dass in diesem Memorandum stand, dass eine Weiterverfolgung der deutschen Ziele hinsichtlich einer Änderung der Danzig-Korridor-Frage für Polen den Kriegfall bedeute? Von RIBBINTR ob, ja, das ist richtig. Das war unsere große Überraschung. Ich weiß, dass ich das Memorandum las und einen Augenblick gar nicht verstehen konnte, dass eine solche Antwort gekommen war. Wenn man bedenkt, dass wir monatelang versucht hatten, hier eine Lösung herbeizuführen, die, ich darf das hier betonen, seinerzeit nur Adolf Hitler mit seiner großen Autorität vor dem deutschen Volke überhaupt durchsetzen und verantworten konnte. Ich möchte mich nicht in Einzelheiten verlieren, aber so viel möchte ich doch sagen, dass das Danzig- und Korridorproblem doch schon seit 1919 von sehr maßgebenden Staatsmännern als das Problem bezeichnet worden war, wo irgendwie die Revision von Versailles einsetzen musste. Ich darf an die Äußerung von Marschall Foch, ich darf an sonstige Äußerungen M.A. Winston Churchills, der auch dazu Stellung nahm, Clemens aus und so weiter erinnern. Alle diese Staatsmänner waren zweifellos der Überzeugung, dass tatsächlich auch eine territoriale Revision dieses Korridors vorgenommen werden müsste. Hitler seinerseits wollte aber den ganz großen Schnitt machen und mit Polen sich auf der Basis verständigen, dass er diesen Korridor akzeptierte und lediglich Danzig zu dem Reich zurückkehren sollte, wobei Polen auf wirtschaftlichem Gebiete eine denkbar großzügige Lösung zugestanden werden sollte. Das war also die Basis der Vorschläge, an denen ich im Auftrage Adolf Hitlers 4 bis 5 Monate gearbeitet hatte. Umso größer unsere Überraschung, dass plötzlich von der anderen Seite erklärt wurde, dass eine weitere Verfolgung dieser von uns als sehr großzügig angesehenen Pläne und war 135-26 März 1939 Lösungen den Krieg bedeuten sollte. Ich habe Hitler dies dann gemeldet, und Hitler hat das, ich entsinne mich sehr gut, sehr ruhig aufgenommen. Dr. Horn, ist es richtig, dass Sie am folgenden Tage dem polnischen Botschafter erklärten, dass das Memorandum vom 26. März 1939 nicht als Beweis für eine Regelung angesehen werden könne? Von RIBBINTR ob, das stimmt, ich habe eben gesagt, dass Hitler die sehr harte und ernste Botschaft des polnischen Botschafters sehr ruhig aufnahm. Er sagte mir aber, ich möge dem polnischen Botschafter bedeuten, dass auf dieser Basis natürlich eine Lösung nicht gefunden werden könnte. Von Krieg dürfe hier nicht gesprochen werden. Stern, der rumänische Außenminister Gaffenkupfer schreibt, Gaffenkupfer, S53F, alles in allem handelt es sich nur um Nuancen, hatte der rumänische Botschafter Frenas Sovicki seinem deutschen Kollegen erklärt, dessen Ansichten er ergründen wollte. Sie täuschen sich, hatte ihm Graf von Moltke geantwortet, indem er für dieses Mal aus seiner gewohnten Reserve her austrat, das ist nicht eine Frage von Nuancen, sondern von Farben. Sie sehen hier die Karte von Europa, Deutschland ist auf ihr gelb eingezeichnet und der Freistaat Danzig blau. Sehen Sie, der kleine blaue Fleck muss verschwinden. Dieser Punkt muss gelb werden, das ist unbedingt notwendig, es geht hier um das Prestige des Führers. Und das ist sehr ernst. Sternministerpräsident Kamberlain schrieb in einem Privatbrief an seine Schwestern, ich muss mich zum tiefsten Misstrauen gegenüber Russland bekennen. Ich habe überhaupt keinen Glauben an seine Fähigkeit, eine wirkungsvolle Offensive aufrechtzuerhalten, selbst wenn es wollte. Und ich misstraue seinen Motiven, welche mir wenig Verbindung mit unseren Vorstellungen von Freiheit zu haben scheinen, und nur interessiert sind, jeden anderen an den Ohren zu kriegen. Darüber hinaus wird es sowohl gehasst als auch beargwöhnt, von vielen der kleineren Staaten, Filing S403, ganz besonders von Polen, Rumänien und Finnland. Stern, der amerikanische Botschafter in Warschau Bidal telegrafiert dem State Department, 1. Polen heute auf Kriegsfuß, welcher rasch und ruhig erreicht wurde. Haltung des Volkes ruhig, aber entschlossen, Polens Unversehrtheit bis zum letzten Mann zu verteidigen. 2/3. Polen hat jedoch ruhig, aber fest gesprochen. Sprache versteht Berlin und würde sie den Klick schlucken, vorausgesetzt Berlins Prestige würde nicht gefährdet durch öffentliche Kenntnis, dass Polens Mobilisierung mehr Polens 136-27 März 1939 Herausforderung auf Berlins Druck über die Danzig-Frage als allgemeine Vorsichtsmaßnahmen darstellten, Foreigistern Relations, Telegram Nummer 50 vom 26. März, Stern. Mussolini sagte in einer Rede auf dem Forum in Rom, dass das, was sich in Mitteleuropa zugetragen habe, habe mit Naturnotwendigkeit eintreten müssen. Wenn die großen Demokratien über das vorzeitige und recht unwürdige Ende ihrer Lieblingsschöpfung bittere Tränen vergössen, so sei dies ein ausgezeichneter Grund für die Italiener, dabei nicht mitzumachen. Wenn ein Volk, das über so viele Männer und so ungeheure Waffenarsenale verfüge, nicht einer einzigen Geste fähig sei, sei es überreif für sein neues Schicksal. Sollte die geplante Koalition gegen die autoritären Regierungen zustande kommen, so würden diese in allen Teilen der Welt zum Gegenangriff übergehen. Montag, den 27. März 1939, Adab 6S105, Ministerialdirektor Wohltat, der in der Zeit vom 10. bis 23. März die Verhandlungen in Bukarest, die zum Abschluss des deutsch-rumänischen Wirtschaftsvertrages führten, geleitet hatte, erstattete darüber Generalfeldmarschall Göring einen längeren Bericht. Die hier interessierenden Teile sind im DB Nummer 26a enthalten. Stern am TINMERN. Die deutsche Passstelle berichtete aus Bromberg, dass der polnische Westverband vor Tage deutschfeindliche Kundgebungen veranstaltete, an denen etwa 10.000 Personen, insbesondere paramilitärische Organisationen, teilgenommen hätten. Im Verlauf dieser Kundgebung sei in zwei Reden sowohl gegen das Reich als auch gegen das Volksdeutschtum Schaffstens gehetzt worden. Von den Teilnehmern wären Rufe wie »Weg mit Hitler«, »Wir wollen Danzig«, »Wir wollen Königsberg« ausgestoßen worden. Ferner berichtete er über weitere ständig zunehmende Anfeindungen, bei denen die polnischen Behörden zwar Ausschreitungen gegen Einzelne zu verhüten versuche, die Boykottaktionen aber offenbar dulden würde. Stern, DWB 2 Nummer 349, der deutschen Presse wurde die Veröffentlichung dieser deutschfeindlichen Kundgebungen gestattet. Sie waren auch der Anlass, dass Reichsaußenminister V. Ribbentrop den polnischen Botschafter zu sich bat, um ihm entsprechende Vorhaltungen zu machen. 137/27 März 1939. Er bemerkte, dass diese neuen Ausfälle in Deutschland einen katastrophalen Eindruck gemacht hätten, da man glaube, dass sie mit Duldung der polnischen Behörden vor sich gingen. Wenn die polnische Regierung guten Willens wäre, müsse sie in der Lage sein, derartige Zwischenfälle zu verhindern. Er könne die polnische Regierung nicht mehr verstehen. Auf den großzügigen Vorschlag, den Deutschland an Polen gemacht habe, sei eine ausweichende Antwort erfolgt. Der gestern vom polnischen Botschafter überbrachte Vorschlag könne als keine Basis für eine Regelung der Fragen angesehen werden. Adab VS 112F, Stern. In seiner Instruktion an den Pariser Botschafter Lukasiewicz führt der polnische Außenminister aus, dass die polnische Regierung gegenüber dem englischen Vorschlag einige Vorbehalte gemacht habe. Dies erklärte sich daraus, dass die polnische Regierung nicht glaube, eine solche allgemeine Erklärung könne genügen. Trotzdem entziehe sie sich nicht bilateralen Beziehungen mit der britischen Regierung. PWB Nummer 67, Stern. Der französische Konsul in Danzig, Tournelle, teilt seiner Regierung in zwei Berichten mit, dass er aus halbamtlicher deutscher Quelle erfahren habe, dass zwischen Berlin und Warschau Verhandlungen bezüglich der Rückgliederung Danzigs auf gütlichem Wege stattfinden und dass ihm dies vom polnischen Generalkommissar bestätigt sei. Die polnische Regierung habe diese Vorschläge kategorisch abgelehnt und umfangreiche Vorkehrungsmaßnahmen in Pommerellen getroffen. FGB Nummer 83/84, Botschafter Kenner ARD. Berichtet Lord Halifax, dass er am Vormittag eine Unterredung mit seinem Kollegen V. Moltke gehabt habe. Auf seine entsprechende Frage habe dieser erklärt, die Danziger Frage werde fortgesetzt diskutiert und es würden Anstrengungen gemacht, die Kluft zwischen den äußersten deutschen Forderungen und den polnischen Einwänden zu überbrücken. Nach seiner Meinung sei auch kein deutscher Handstreich auf Danzig zu erwarten. Auf des Botschafters Frage nach der Fürmächte-Erklärung habe er natürlich ausweichend geantwortet. Botschafter V. Moltke glaube, dass Polen unter keinen Umständen damit etwas zu tun haben wolle, genauso wenig wie mit dem Anti-DBFP 4 Nummer 534, Kominternpakt. Sternbotschafter Kenner ARD berichtete an Lord Halifax, dass Becks Kabinettschef seinem Botschaftsrat gesagt habe, dass er hinsichtlich Danzigs in den nächsten Tagen keine besondere Spannung erwartete. Die Gespräche würden fortdauern, wie sie es 138/27 März 1939 mit Unterbrechung während der vergangenen zwei Jahre getan hätten. Er hoffte, dass Deutschland anerkennen würde, dass Polen kämpfen wird, wenn Danzig zum GIG-Stand eines Ultimatums gemacht würde. Die polnische Regierung könnte einer Remilitarisierung der freien Stadt nicht zustimmen. Die polnischen militärischen Vorsichtsmaßregeln wären beabsichtigt, um Deutschland zu beeindrucken, DBFP 4 Nummer 535, Stern. Da die Polen gegen die Heereinnahme der Sowjets Bedenken erhoben haben, beschlossen England und Frankreich, mit Polen und Rumänien allein ein Abkommen abzuschließen. Die englischen Botschafter in Bukarest und Warschau bekamen eine entsprechende Anweisung. DB Nummer 26b, aber auch mit dieser Lösung werden die Polen nicht zufrieden sein. Stern. Lord Halifax berichtete dem britischen Geschäftsträger in Paris, dass der französische Botschafter Corbyn gefragt habe, ob wir irgendwelche Informationen hätten, die zeigten, dass die Regierungen Deutschlands und Polens jetzt über eine neue Regelung hinsichtlich Danzigs diskutierten. Sir Cadogan sagte, soweit wie er wüsste, hätten wir keine bestimmten Anzeichen hierfür erhalten. M. Corbyn sagte, dass etwas dieser Art diskutiert würde, und dass M. Beck versucht, die Möglichkeit einer französisch-britischen Garantie für Polen bei den Deutschen als Hebel zu benutzen, DBFP 4 Nummer 540, Stern. Der amerikanische Senator Borah warnte in einer Rundfunkrede vor dem Treiben jener mächtigen Interessengruppen, die wieder am Werke seien, die Vereinigten Staaten in einen Krieg gegen Deutschland hineinzuziehen. Borah sagte UA, die chaotischen inneren Zustände der Vereinigten Staaten seien der wahre Feind der Demokratie, nicht aber die totalitären Staaten. Die britische Demokratie sei der größte Feind gewesen, den Adolf Hitler seit der Machtübernahme gehabt habe. Man soll die europäischen Nationen ihre Angelegenheiten untereinander regeln lassen, ihnen kein Geld zur Füllung der Kriegskassen, keine Waffen, keine Munition und vor allem keine amerikanischen Jungen senden. Backreis, 1939, S94, Bericht über die Ziele der amerikanischen Außenpolitik, der sich mit den Berichten des polnischen Botschafters Potocki deckt. DB Nummer 27, Stern 139, 28 März 1939 im Brief des Botschaftsrats V. Tippelskirch aus Moskau an das Auswärtige Amt finden sich folgende Ausführungen: Ein Versuch hat Sanz, mit Litvinow ein politisches Gespräch zu führen, soll in den Anfängen stecken geblieben sein. Bei der Beurteilung der gegenwärtigen sowjetischen Außenpolitik muss man zweierlei im Auge behalten: Einmal besteht hier ein außerordentliches Misstrauen hinsichtlich der wahren Absichten der Westmächte gegenüber der Sowjetunion. Die Sowjets argwöhnen, dass die Westmächte bestrebt sind, die deutsche Aggression nach Sowjetrussland abzulenken, um sich selbst von dieser Gefahr zu befreien. Des Weiteren wünschen die Sowjets, sich in das europäische Konzert einzuschalten sowie eine Entwicklung, bei der am liebsten zwischen Deutschland, Frankreich und England der Krieg ausbricht, während sie selbst zunächst Handlungsfreiheit behalten und ihre Interessen fördern können. Diese Darstellung entspricht auch den stalinschen Thesen über die Außenpolitik der Sowjetunion anlässlich des kürzlichen Parteikongresses, ADAP 6S115F, Stern. Der ehemalige Botschafter V. Hassel schreibt in seinem Tagebuch: Montag, den 27.03., traf ich in Berlin bei Schwendemann, mit dem ich meine Spanienreise besprach, Kiep, der gerade aus England zurückkam. Er war sehr stark beeindruckt durch die ausnahmslos rabiat antideutsche Stimmung. Nach seiner Ansicht sind die Engländer nichts weniger als dekadent und schlapp, sondern fest entschlossen, mit dem Nachgeben Schluss zu machen. Es fragt sich nur immer, ob sie militärisch so weit sind, wirklich losschlagen zu können, wenn Hitler wieder aggressiv wird. Von Hassel, S54, Dienstag, den 28. März 1939. Der deutsche Botschafter sendet aus Warschau einen Bericht über die antideutsche und kriegerische Stimmung in Polen. Ferner teilte er mit, dass ihm Außenminister Beck Folgendes unterbreitet habe: Der Herr Reichsaußenminister habe in der Unterredung vom 26. März dem Botschafter Lipski erklärt, dass ein polnischer Gewaltakt gegen Danzig den Kasus Belli bedeuten würde. Diese Mitteilung zwinge ihn, seinerseits die Erklärung abzugeben, dass, falls deutscherseits ein Versuch unternommen werden solle, das Statut der Freien Stadt einseitig abzuändern, Polen hierin den Kasus Belli sehen würde. Das gleiche gelte auch, wenn etwa der Danziger Senat einen solchen Versuch unternehmen würde. Die polnische Regierung bedauere die eingetretene Verschärfung. Er, der Botschafter, habe erwidert, dass die Verschärfung lediglich durch die polnischen Mobilmachungsmaßnahmen hervorgerufen worden sei, weil dadurch die eingetretene Kriegsstimmung durch Presse und Propaganda in unverantwortlicher Weise gesteigert würden und die entstandene Lage ernste Gefahren in sich schließe. DB Nummer 28, 140, 28 März 1939. Er habe auf die Ausschreitungen in Bromberg und Liniwo verwiesen, wo eine Versammlung der Reichsdeutschen von 25 Polen überfallen worden sei und das ganze Mobiliar zertrümmert hätten. Auf die Äußerung Becks, dass er immer mehr den Eindruck gewinne, als ständen wir an einem Wendepunkt der deutsch-polnischen Beziehungen, habe er auf die Besprechung von Berchtesgaden verwiesen, in der Hitler die Aufrechterhaltung der Verständigungspolitik in den Vordergrund gestellt hätte und dass die jetzigen Vorschläge gerade das Ziel verfolgten, die deutsch-polnischen Beziehungen auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen, wobei allerdings mehr Einsicht von polnischer Seite erwartet würde. DWB 2 Nummer 211, der polnische Bericht über diese Aussprache enthält noch die Angabe, dass Botschafter V. Moltka gesagt habe, sie wollen auf den Spitzen der Bajonette verhandeln, worauf Beck antwortete, nach ihrem System. PWB Nummer 64, Stern. Der französische Geschäftsträger in Berlin bestätigt die Mitteilungen des Herrn de la Tournelle, dass zwischen Polen und Deutschland Verhandlungen stattfänden. Darüber habe auch er Nachrichten aus halbamtlicher Quelle. PWB Nummer 85, Stern. Der französische Botschafter Noel in Warschau telegrafiert seiner Regierung zum neuen englischen Plan, der ihm von KenARD vorgelegt wurde, Barnett, S194F. Beim gegenwärtigen Stand der Dinge scheint es gewiss, dass nur ein ausdrückliches und genaues, von Großbritannien formuliertes Beistandsversprechen, das außerdem die für Frankreich aus seinem Bündnis mit Polen sich ergebenden Verpflichtungen ergänzt, Polen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu bestimmen könnte, sich möglicherweise zur Teilnahme an einer Kombination zu verstehen, wie sie in London ins Auge gefasst worden ist. Und dies trotz der Ablehnung und der Befürchtungen seiner führenden Männer. Außerdem ist es nötig, falls Polen sich tatsächlich entschlösse, diese Bahn zu betreten, dass Großbritannien, um Polen zu binden und sein Abspringen im letzten Augenblick zu verhindern, sich im Konfliktfalle während und nach den Feindseligkeiten zu einer finanziellen Beihilfe verpflichtet und dass bestimmte wirtschaftliche Vorteile in Aussicht gestellt werden, die in einem gewissen Maße seine Bedürfnisse und Wünsche hinsichtlich eines Zuganges zu den kolonialen Gütern befriedigen können. Es wäre ferner nötig, dass ausdrückliche Garantien an Polen gegeben werden, die seine Befürchtungen bezüglich der Sowjetunion beruhigen, und endlich zweifellos, dass das zwischen London und Warschau vorgesehene Abkommen nicht mehrseitiger Art sei, so dass es sofort als Basis für eine Koalition erscheinen würde. Im Übrigen ist es selbstverständlich, dass ein konkretes Beistandsangebot der britischen Regierung für Polen nur dann wirklich verlockend und geeignet erschiene und neu erstehende, hieraus erwachsende Gefahren aufwöge, wenn Großbritannien sich zur Einführung 14128 März 1939 der allgemeinen Wehrpflicht im Frieden entschlösse. In der gegenwärtigen Lage würde die Aussicht auf ein Eingreifen bedeutender britischer Truppenteile im Westen für Polen von weitaus größerem Interesse sein als der ziemlich theoretische Beistand der britischen Flotte und Luftwaffe. Stern der ehemalige französische Ministerpräsident Flandin hielt am 28. März einen Vortrag über die Aussichten des Friedens. Der Völkerbund habe vollständig versagt, und wenn man jetzt versuche, im Rahmen des Völkerbundes oder außerhalb desselben den Grundsatz der kollektiven Sicherheit mit militärischer Untermauerung wieder zu Ehren zu bringen, so müsse man auch gegenüber diesen Versuchen einige Zweifel haben. Die Schwierigkeiten lägen darin, dass alle Versuche, dem deutschen Vordringen Widerstand zu leisten, von dem Grundsatz ausgingen, dass man sich der Armee Sowjetrusslands bedienen wolle. Budereis 1939, S94, Stern Lord Halifax teilt dem britischen Botschafter in Paris mit, dass er sich mit dem französischen Botschafter in London unterhalten habe. Er hätte ihm zunächst Vorwürfe gemacht, dass die von Camberlain genannten Zahlen über die englische Flugzeugproduktion in Paris veröffentlicht worden seien. Es wäre unmöglich, vertrauliche Gespräche zu führen, wenn solche Enthüllungen erwartet werden müssten, und er habe den Botschafter gebeten, dies im Barnet mitzuteilen. Ferner habe er dem Botschafter gesagt, je mehr man die Lage überprüfe, umso offensichtlicher würde es sein, welch eine Schlüsselstellung die Stellung Polens wäre. Corbyn habe daraufhin einige Bemerkungen zu den Gesprächen gemacht, die gegenwärtig in Berlin zwischen Polen und Deutschland vor sich gingen. Er vermutete, dass diese sich unmittelbar mit Danzig befassten, glaubte aber, dass sie möglicherweise einen weiteren Rahmen hätten, der auch den Korridor mit einfasse. DBFP 4 Nummer 553, Stern der britische Botschaftsrat Forbes teilt mit, dass ihm der polnische Botschafter Lipski bestätigt habe, dass die Danziger Frage gegenwärtig in Warschau diskutiert würde. Was die Möglichkeit eines deutschen Hanstreiches betreffe, so hätte dieser geäußert, dass in diesen Zeiten alles möglich wäre. DBFP 4 Nummer 550, Stern Botschaftsrat O. Forbes berichtet an Lord Halifax, dass der polnische Botschafter Lipski im Laufe eines halbstündigen privaten Gesprächs keine Anzeichen dafür 14228 März 1939 gegeben habe, dass Deutschland Forderungen gestellt habe oder grob geworden wäre. Lipski habe gesagt, dass Deutschland allgemein Vorschläge über Danzig gemacht habe, doch habe er weder eine Autobahn durch den Korridor noch den Antikominternpakt erwähnt. Er habe aber von Lipski den Eindruck gewonnen, dass er über Haltung und die Absichten seiner Regierung im Unklaren wäre. DBFP 4 Nummer 572, Botschaftsrat Forbes in Berlin übersandte am 29. März seiner Regierung ein umfangreiches Memorandum des britischen Militärattaches. DB Nummer 29, Stern Lord Halifax drahtete Botschafter Kennard, dass er nach Erhalt weiterer Instruktionen die Unterredung mit dem polnischen Außenminister mit der Mitteilung eröffnen soll, dass er seinen vom polnischen Botschafter am 24. März unterbreiteten Vorschlag sehr eingehend sich überlegt habe. Er wäre sehr daran interessiert, glaube jedoch, dass er vom britischen Standpunkt aus gesehen, beträchtliche Schwierigkeiten hervorrufen würde und daher glaube, dass sein neuer Alternativplan bis DBFP 4 Nummer 546 sehr geeignet sei, der gegenwärtigen Lage zu entsprechen. Sternbotschafter Kennard teilt Lord Halifax mit, dass er den Vizeaußenminister G.E. fragt habe, ob es bezüglich Danzigs irgendwelche Neuigkeiten gäbe. Dieser habe ihm geantwortet, dass innerhalb der letzten 14 Tage die polnische Regierung die Deutsche gefragt habe, ob sie eine Modifikation des Status der freien Stadt zu diskutieren wünsche, und darauf hätte sie noch keine Antwort erhalten. Sie habe zwar Gründe zu glauben, dass die Deutschen die drastischere Lösung der Annexion verlangen möchten, aber im Augenblick gäbe es keine Anzeichen einer drohenden Haltung Deutschlands. Er habe den Vizeaußenminister auch gefragt, welche äußersten Konzessionen die polnische Regierung bereit wäre zu machen. Darauf habe dieser gesagt, dass die Grenze dieser Konzessionen darin bestünde, dass Danzig eine freie Stadt bleibe, aber Polen zustimmen würde, dass die meisten der gegenwärtigen Einschränkungen der Danziger Souveränität aufgegeben würden. Sie würde auch einer Autobahn durch den Korridor zustimmen, doch ohne Gewährung irgendwelcher extraterritorialer Rechte. Der Vizeaußenminister habe ihm noch gesagt, die polnische Regierung hätte keine Informationen über Truppenbewegungen oder andere Maßnahmen in Deutschland, die die Möglichkeit eines Hanstreiches anzeigten. Die Berichte über antideutsche Demonstrationen in BYDGOSCZ und woanders wären zutreffend, wenn auch niemand verletzt worden wäre. DBFP 4 Nummer 547, Stern 14328 März 1939. In der Unterhaussitzung fragte der Abgeordnete Greenwood, ob die Deklaration, die gewissen Mächten vorgelegt worden sei, sich nur auf Konsultation beziehe, oder ob gegenseitiger Beistand, unter Umständen auch militärischer Art, vorgesehen sei. Cambellain antwortete, es sei außerordentlich schwierig und delikat, jetzt schon alle Karten auf den Tisch zu legen, doch könne aus dem, was er früher, also vor dem 26. März, DV, in diesem Zusammenhang gesagt habe, ohne weiteres geschlossen werden, dass das, was die Regierung im Sinne habe, sehr viel weiter gehe als Konsultation. Dem Abgeordneten Dalton, der fragte, ob man Polen gegenüber klar gemacht habe, dass die britische Regierung willens sei, Aggression zu Hilfe zu kommen, antwortete Cambellain, dass er in dieser Hinsicht noch gewisse Zurückhaltung wahren zu müssen glaube, doch sei er bereit zu sagen, dass die britische Regierung den anderen Regierungen, mit denen sie in Konsultation stände, eindeutig klar gemacht habe, was sie unter Umständen zu tun bereit sei. Polen für den Fall deutscher Stern Lord Halifax beauftragte Botschafter Lindsay, der amerikanischen Regierung mitzuteilen, dass die Verhandlungen mit der Sowjetunion nicht in der Absicht GE führt werden, mit ihr eine grundsätzliche Zusammenarbeit festzulegen. DBFP 4 Nummer 551, Stern. Der amerikanische Botschafter Bidal in Warschau teilt seinem Staatssekretär mit, dass Außenminister Beck ihm in längerer Unterhaltung erklärt habe, Polens Mobilmachung wäre eine würdige, höfliche, aber feste Antwort auf gewisse Anregungen von Berlin gemacht. Er, Bidal, deute die laufende Lage folgendermaßen, Marschalls Miklai RYDZ erklärte, er habe mehr als einen Eindruck gewonnen, dass Berlin versucht, einen Krieg mit Polen herauszufordern. Der gegenwärtige feste Stand der polnischen Regierung erfreut sich der vereinigten Unterstützung des Volkes. Selbst wenn unter der Überschrift der Versöhnung die polnische Regierung Danzig zum Beispiel zugestehen wollte, würden der allgemeine Mut und die Entschlossenheit der Masse begreiflicherweise einem Defätismus weichen und sogar der Regierung und wenigstens Becks Fall bewirken. Foreign Relations IS, Stern. Der polnische Botschafter Graf Rakczynski hatte mit dem amerikanischen Botschafter Kennedy in London eine Aussprache, in der er ihn geradezu nahe dem GE-Sprech fragte, dass er kürzlich mit Herrn Cambellain über Polen geführt haben soll. Herr Kennedy sei überrascht gewesen und habe kategorisch erklärt, dass ein 144-29 März 1939 derartiges Gespräch von besonderer Bedeutung nicht stattgefunden habe. Gleichzeitig habe Herr Kennedy seine Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, dass seine Kollegen in Paris und Warschau so dreist über die Lage in England redeten, obwohl sie nicht imstande seien, sich so wie er ein genaues Bild davon zu machen. Da ich sah, dass ich auf diesem Wege nicht viel erreichen würde, brachte ich das Gespräch auf die jetzige Lage und regte den Botschafter dazu an, die Bereitschaft Englands zu einem bewaffneten Auftreten zu beurteilen. Über diesen Teil des Gesprächs habe ich Ihnen, Herr Minister, schon telegrafisch berichtet. Herr Kennedy, der zu verstehen gab, dass seine Ansicht sich auf eine Reihe von Gesprächen mit hiesigen maßgebenden Stellen stützte, erklärte, überzeugt zu sein, dass, sollte Polen sich zum bewaffneten Widerstand gegen Deutschland entschließen, insbesondere auch hinsichtlich Danzigs, es dann England nach sich ziehen werde. Das werde, wie Herr Kennedy mit Nachdruck unterstrich, nicht das Ergebnis größerer Herzlichkeit sein, als sie England bisher für uns übrig hatte, das werde auch kein willig oder mit Zufriedenheit gefasster Entschluss sein, sondern sich nur aus einer politischen Notwendigkeit ergeben. Sollte dagegen Polen selbst unentschlossen sein, dann würden, wie der Botschafter meint, die versöhnlichen Elemente in der Regierung das benutzen, um Großbritannien zu einem Verzicht auf eine Festlegung bei uns zu veranlassen. Herr Kennedy ist der Ansicht, dass in der hiesigen Regierung auch weiterhin noch Zweifel daran bestehen, dass Polen tatsächlich UN-widerruflich entschlossen ist, sich hinsichtlich Danzigs zu widersetzen. Bei den heisigen blitzschnell sich verändernden Bedingungen müssten Versicherungen dieser Art notwendigerweise oft wiederholt werden. DWB 3 Nummer 12, Stern. Die Sowjetunion richtete eine Not an Estland, in der sie zum Ausdruck bringt, welche gewaltige Bedeutung sie der Aufrechterhaltung der integralen Unabhängigkeit der Estnischen Republik beimesse. Daraus ginge hervor, dass jedes Abkommen, sei es nun freiwillig oder unter äußerem Druck abgeschlossen, die Verminderung der estnischen Unabhängigkeit zum Ergebnis haben würde und von der Sowjetregierung als untragbar angesehen werden müsse. Sie wäre sogar notfalls bereit, dies durch die Tat zu bekunden. Freund 2 S 160, Stern. Die nationalspanischen Truppen ziehen in Madrid und am nächsten Tag in Valencia ein, so dass ganz Spanien in der Hand General Francos ist. Mittwoch, den 29. März 1939, Fürst V. Bismarck rief als Dirigent der politischen Abteilung den polnischen Botschaftsrat, Prinz Lubomirski, zu sich, um ihn auf die Entrüstung hinzuweisen, 145-29 März 1939, die ein neu gemeldeter Überfall auf Reichsangehörige und der Boykottaufruf einer Reihe polnischer Vereinigungen hervorgerufen habe. Solche Vorgänge müssten ernste Folgen auf die deutsch-polnischen Beziehungen haben. DWB 2 Nummer 353, Stern. Von polnischer Regierungsseite wurde die deutsche Behauptung abgestritten, dass der Vorsitzende des polnischen Reichstages, Sejm, in einer Versammlung der Regierungspartei die Existenz von Hitlers Forderungen zugegeben hätte. Warschauer Depesche in der Times vom 30.03.1939, Stern. Senatspräsident Kreiser, Danzig und Dr. Böttcher, Leiter der Auswe. Abteilung des Senats wurden von Staatssekretär V. Weizsäcker über den Stand der deutsch-polnischen Besprechungen orientiert. Es bestünde keine Veranlassung, der polnischen Regierung bei der Behandlung Danzigs und polnischer Angelegenheiten besonderes Entgegenkommen zu zeigen. Andererseits sei es nicht angezeigt, die polnische Seite irgendwie zu provozieren. Deutschland würde an seinen Forderungen gegenüber Polen festhalten und sie weiterhin mit Nachdruck geltend machen. Adab 6 S126 und 129, Stern über die Rede, die Daladier über alle Sender hielt, berichtet der deutsche GI-Chefsträger aus Paris, sie will durch Betonung des Friedenswillens Frankreichs, seiner Stärke und im Laufe der letzten Monate erreichten Einigkeit und Freunde beeindrucken, um jenen einen Halt auf dem Wege ihrer vermeintlichen Expansion entgegenzusetzen, um diese in die Abwehrfront gegen den Expansionsdrang der totalitären Staaten zu locken. Das Verhältnis zu England wird mit den Worten gestreift, dass die französisch-englische Zusammenarbeit heute so vollständig sei wie nie zuvor. Gegner, DWB 2 Nummer 278, Sternbotschafter Ken ARD teilt seinem Außenminister mit, dass er angesichts der hartnäckigen Berichte, dass Deutschland folgende Forderungen an Polen gerichtet hätte: 1. Veränderung des Statuts der Stadt Danzig, 2. Autobahn durch den Korridor, 3. Festhalten am Antikominternpakt. Heute den Vize-Außenminister gefragt habe, ob diese Berichte wahr wären. Dieser habe zugegeben, dass das Parlament des DIT eine Enthüllung dieser Art gegen 146-30 März 1939 über einer Delegation der OZN, offizielle Regierungspartei, gemacht hätte, dass dies aber keine Forderungen wären, die seit seinem gestrigen Gespräch gemacht worden seien, sondern Wünsche wären, die dem polnischen Botschafter in Berlin innerhalb der vergangenen 14 Tage mitgeteilt worden seien. Weiter wäre es nicht richtig, dass Deutschland auf Polens Zugehörigkeit zum Antikominternpakt bestanden hätte, sondern Deutschland hätte um Erklärungen gebeten über die gegenwärtige Politik Polens gegenüber den Sowjets und hätte vorgeschlagen, dass Polen seine Politik in diesem Zusammenhang mehr in Übereinstimmung mit der Deutschlands bringen solle. Auf diese Demarche sei bis jetzt noch keine Antwort gegeben worden und im gegenwärtigen Zeitpunkt gäbe es kein Zeichen einer drohenden Haltung seitens Deutschlands. Ken ARD fügte hinzu, dass es äußerst schwierig sei, vom Außenminister klare Antworten zu erhalten. Die Polen fürchteten sich wahrscheinlich vor den Reaktionen sowohl Deutschlands als auch denjenigen der polnischen öffentlichen Meinung. Sein Eindruck sei jedoch, dass die deutschen Forderungen in der Mitte der letzten Woche erhoben worden seien und wahrscheinlich der direkte Anlass für die Einberufung der Reservisten gewesen wären. DBFP 4 Nummer 564, Stern Lord Halifax beauftragt Botschafter Ken ARD in Warschau und Sir Hor in Bukarest gemäß seiner Instruktionen vom 27.03. an die polnische bzw. rumänische Regierung her anzutreten. DBFP 4 Nummer 561, Stern Ministerpräsident Kamberlain gibt im Unterhaus die Erklärung ab. Die territoriale Feldarmee, die jetzt eine Friedensstärke von 130.000 Mann hat, wird sofort auf Kriegsstärke gebracht. 2. Die so auf Kriegsstärke gebrachte territoriale Feldarmee wird verdoppelt und wird so eine Stärke von 340.000 Mann aufweisen, DWB 2 Nummer 248, Donnerstag, den 30. März 1939. Der deutsche Generalkonsul in Thorn berichtet von neuen Boykottbewegungen und Demonstrationen, bei denen wiederholt Forderungen wie schmeißt die Deutschen heraus und Danzig und Flätöl müssen zu Polen kommen laut wurden und sich Ausschreitungen ereigneten. DWB 2 Nummer 354, Sterngeneral Skawias Zynski, Chef des Lagers der Nationalen Einigung, äußerte in Anwesenheit des Marschalls vor den Amtswaltern des Lagers, Polen werde seine 147-30 März 1939 bisherige Politik aufrechterhalten. Es könne sich nicht zu irgendwelchem aggressiven Hervortreten verleiten lassen und lasse sich deshalb auch nicht in eine Front hineinziehen. Buda Reis, 1939 S85, Stern aus der französischen Botschaft in Berlin wird der französischen Regierung berichtet, dass polnische Kreise Berlins die Lage als äußerst ernst ansehen und bereits Frauen und Kinder der meisten Beamten heimgekehrt seien. Auch polnische Studenten hätten die Reichshauptstadt verlassen. Zwischen Berlin und Warschau hätten keine eigentlichen Verhandlungen stattgefunden. Herr von Ribbentrop habe bei der polnischen Regierung anfragen lassen, ob sie bereit ist, über folgende Punkte in Verhandlungen einzutreten: Änderung des Danziger Statuts und Rückgliederung der Stadt ans Reich, Bau einer zugunsten Deutschlands exterritorialen Eisenbahn- und Autostraße durch den Korridor, Grenzberichtigung in der Gegend von Oderberg, aufgrund deren dem Reiche dieser wichtige Eisenbahnknotenpunkt überlassen werden sollte. Diese Fragen habe Warschau mit einem Nein beantwortet. FGB Nummer 86, Stern Außenminister Lord Halifax teilt den britischen Botschaftern in Warschau, Bulletin Kerast, Moskau, Berlin und Paris folgendes mit: Im Unterhaus wird morgen eine Frage gestellt werden, die andeutet, dass ein deutscher Angriff auf Polen unmittelbar droht und fragt, welchen Schritt SMR in einem solchen Falle unternehmen wolle. Wir haben gewisse Gründe zu befürchten, dass die Vorbereitungen für einen Streich gegen Polen weit fortgeschritten sind und dass die Aktion bevorsteht. Wenn etwas von dieser Art vorfällt, könnten die Konsequenzen offensichtlich sehr ernst sein, wenn wir nichts gemeinsam über die Aktionen beschlossen hätten, die in einem solchen Falle unternommen werden sollen. 2. Es mag noch einige Tage dauern, um mit Polen eine Abmachung abzuschließen, wie wir sie für die Verteidigung Polens und Rumäniens im Sinne haben und wir halten es für höchst wünschenswert, der deutschen Regierung eine zeitige Warnung zu geben in Wendungen, so wenig wie möglich provokativ hinsichtlich irgendeiner Aggression gegen Polen. Dritter. In der Zwischenzeit beabsichtigen wir, falls die französische Regierung übereinstimmt, auf die Parlamentsfrage zu antworten, dass wir nicht so hingestellt werden dürfen, als ob wir die Gerüchte eines beabsichtigten Angriffes für wahr hielten, sondern dass wir der polnischen Regierung versichert hätten, falls bis zum unternommenen Abschluss der Beratungen mit anderen Regierungen irgendein Schritt 14830 März 1939 würde, der eindeutig ihre Unabhängigkeit bedrohe und gegen den die polnische Regierung sich genötigt fühle, mit all ihrer nationalen Kraft Widerstand zu leisten, SMR und die französische Regierung ihnen sofort alle Unterstützung leihen würden, die in ihrer Macht stünde. 4.5. DBFP 4 Nummer 566, Stern um 16:20 wiederholt Lord Halifax dieses Telegramm in verkürzter Form an Botschafter Ken ARD mit der Weisung, es den führenden polnischen Kreisen vorzulegen und deren Meinungsäußerungen möglichst noch heute Abend mitzuteilen. DBFP 4 Nummer 568, Stern Lord Halifax ließ den polnischen Botschafter Rakczynski in London am 30. März zu sich kommen und führte mit ihm folgendes Gespräch. Nach dem Bericht des Foreign Office vom 4.4.1939 an den britischen Botschafter Ken ARD in Warschau. DBFP BD. V Nummer 5, 1. Befasst sich mit Eftlich, polnischer Hilfe für Rumänien. 2. Der Botschafter erkündigt sich, ob SMR in unmittelbarer Zukunft beabsichtigt, hinsichtlich ihrer polnischen Politik eine öffentliche Erklärung abzugeben. Ihm wurde gesagt, dass es bis zum Abschluss der gegenwärtigen Verhandlungen unwahrscheinlich wäre, dass irgendeine öffentliche Erklärung gemacht würde, wenn sich natürlich die Sache nicht plötzlich verschlechtern würde, und es gäbe Grund zu fürchten, dass Deutschland eine sofortige Aktion beabsichtigen könnte. 3. Graf Rakczynski wurde über den Stand der Beziehungen zwischen Polen und Deutschland innerhalb der letzten Tage befragt. Er erklärte, dass keine Verhandlungen, gleich welcher Art, mit Deutschland im Gange wären. Gegen Ende des letzten Jahres hätte Polen gehofft, mit Deutschland eine neue Danziger-Regelung diskutieren zu können, aber es wäre nie möglich gewesen, diese Diskussionen zu beginnen. Es wäre wahr, dass von Zeit zu Zeit die deutsche Regierung verschiedene Fühler und Vorschläge ausstradisierte, aber da diese unmöglich anzunehmen gewesen wären, wären sie stets beiseite gewischt worden. Von diesen wären die sogenannten Forderungen, auf die sie sich in ihrem Telegramm Nummer 91, BD 4 Nummer 564, vom 29.03. beziehen, zum Beispiel eine Veränderung des Statuts Danzig, eine Autostraße durch den Korridor und Beitritt zum Antikominternpakt. Er persönlich dächte, dass es vorsätzlich so arrangiert worden wäre, dass der Präsident des polnischen Parlaments die Indiskretion begehen sollte, sich auf die Existenz dieser Forderungen zu beziehen, 14930 März 1939, um damit der polnischen Regierung zu ermöglichen, formell und öffentlich zu leugnen, dass sie jemals gemacht worden wären. 4. Was die deutsche Pressekampagne gegen Polen betrifft, sagte Graf Rakczynski, dass diese Kampagne nicht von der gleichen Art wäre, wie die, welche von Deutschland vor seinem Angriff auf die CSR lanciert worden wäre. Im gegenwärtigen Falle wäre es auf gewisse Organe der deutschen Presse begrenzt, anstatt dass die ganze Presse mobilisiert worden wäre, er schloss aus diesem Unterschied, dass im gegenwärtigen Falle die deutsche Regierung nicht beabsichtigt, dass die Pressekampagne bis zu einem Punkt geführt werden sollte, wo es für sie schwierig sein könnte, sich von der Stellung zurückzuziehen, die sie bezogen hätte. Im Gegenteil, er vermutete, dass es der Zweck der gegenwärtigen Kampagne sei, einen leisen Druck auf die polnische Regierung auszuüben, um sie davon abzuhalten, ihre Verbindungen mit Deutschland aufzugeben. Es wäre nur eine milde Form von Erpressung und nicht der Vorläufer offener Feindseligkeiten. 5. Graf Rakczynski glaubte tatsächlich nicht, dass Deutschland einen unmittelbaren Angriff auf Polen plante, wenn er auch hinsichtlich der endlichen Aussichten für den Frieden pessimistisch war. Er hielt es für wahrscheinlicher, dass Hitler den leichteren Weg wählen würde, seine Durchdringung Mitteleuropas fortzusetzen, um so seine Stellung in Ungarn, Rumänien und vielleicht Bulgarien zu konsolidieren mit dem Ziel, Polen im Osten zu umfassen und auf diese Weise seine strategische Lage gegenüber Deutschland zu unterminieren. Wenn der Leser diesen Bericht mit dem Inhalt der den britischen Botschaftern zugegangenen Vorankündigung der Garantieerklärung für Polen, Seite 148, vergleicht, wird er verschiedene Widersprüche feststellen können, einmal, dass Botschafter Rakczynski gegenüber abgeleugnet wurde, dass eine öffentliche Erklärung beabsichtigt war, zum anderen, dass der Botschafter gar nichts von einer angebleichten Bedrohung Polens wusste und tatsächlich nicht glaubte, dass Deutschland einen unmittelbaren Angriff auf Polen plante. Vielleicht kommen die Widersprüche daher, dass der Bericht erst 5 Tage später nach Warschau abging. Anschließend an das Dokument, Nummer 566, findet sich in den britischen Akten folgende Anmerkung: Zusätzlich zu der in Nummer 571 gegebenen Information informierte Lord Halifax seine Kabinettskollegen am 30. März 1939, dass er den Berliner Korrespondenten von News Chronicle gesprochen hätte, der einer der beiden Korrespondenten wäre, die aus Deutschland ausgewiesen wurden. Dieser Korrespondent wäre nach London gekommen, ganz besonders mitzuteilen, die ihn aus verschiedenen Quellen erreicht hätte, des Inhalts, dass Polen der nächste Punkt sein würde auf Deutschlands Aggressionsprogramm. Diese Behauptung würde unterstützt durch eine gute Anzahl eingehender Informationen einschließlich der Erklärung eines Industriellen, dass er Befehle hätte, bis zum um eine Information 15030 März 1939 28. März gegenüber Bromberg Rationen anzusammeln. Es wäre auch erklärt worden, dass Deutschland beabsichtige, einen beträchtlichen Teil Polens zu besetzen und nur einen schmalen Gebietsstreifen zwischen den Grenzen Deutschlands und Russlands zu lassen. Von diesem Gespräch mit dem Korrespondenten der News Chronicle ist kein Bericht in die Akten des Vorregistern Office aufgenommen worden. Eine Untersuchung der verschiedenen Informationsstücke, die das Vorregistern Office bis zum 30. März 1939 erreicht hatten hinsichtlich eines möglichen deutschen Angriffs auf Polen, ergab Widersprüche in den Ergebnissen. Es schien klar zu sein, dass es Herrn Hitlers schließliches Ziel wäre, Polen und Rumänien auszusondern oder zu neutralisieren, aber es gab nicht genug Beweise, um anzudeuten, welches der beiden Länder das erste Opfer einer deutschen Aggression sein würde. Die endgültige Entscheidung dürfte wie in der Vergangenheit durch Ereignisse beschleunigt werden, die außerhalb Herrn Hitlers Kontrolle liegen. Der Inhalt dieser Anmerkung wird zusammen mit dem Bericht des Korrespondenten Karl van der News Chronicle kommentiert werden. Stern: Der britische Geschäftsführer Ogilvy Forbes übersandte an das Vorregistern Office ein Memorandum des Militärattaches, in dem dieser die Ansicht äußerte, dass vom rein militärischen Gesichtspunkt aus der gegenwärtige Zeitpunkt am eignet wäre, den Krieg zu beginnen. Westen GE, DBFPV Nummer 51 vom 12.04.1939, Stern: Lord Halifax unterrichtet den britischen Botschafter in Rom über die letzten Entwicklungen in Bezug auf eine britische Garantie an Polen und bittet ihn, ihm sofort geheim und persönlich Nachricht zu geben, wenn er Grund habe zu glauben, dass dort irgendeine Entwicklung zu erwarten sei. DBFP 4 Nummer 569, Stern: Der britische Botschafter teilt aus Paris mit, dass die französische Regierung der vorgeschlagenen Antwort auf die Parlamentsfrage zugestimmt habe und keinen unmittelbaren Coup gegen Polen befürchte. DBFP 4 Nummer 574, Stern: Der britische Botschafter KenARD in Warschau teilt Lord Halifax mit, dass Außenminister Beck sofort ohne Zögern der beabsichtigten Antwort auf die Parlamentsfrage zugestimmt habe. Weiter schreibt er: Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass die polnische Regierung Deutschland vorsätzlich provozieren würde, aber im gegenwärtigen Gefühlszustand hier kann die Möglichkeit impulsiver Aktionen 15130 März 1939 nicht ganz ausgeschlossen werden. Zum Beispiel, wenn der Danziger Senat seine Rückkehr zu Deutschland erklärte, könnten polnische Truppen wohl das Gebiet der freien Stadt betreten. Ich wage vorzuschlagen, in der beabsichtigten Antwort vor den Worten Schritt unternommen würde, das Wort unprovoziert einzufügen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass M. Beck etwas gegen diese Einfügung haben könnte, wenn Eure Lordschaft es für passend hielten, sie zu machen, aber ich habe diesen Vorschlag ihm gegenüber natürlich nicht erwähnt. Nebenbei möchte ich hinzufügen, dass sowohl der deutsche Botschafter als auch M. Beck mir heute versichert haben, dass die deutsche Regierung keinerlei Forderungen in der Art eines Ultimatums gestellt habe und dass es keine Anzeichen dafür gäbe, dass sie in der unmittelbaren Zukunft einen drohenden Schritt zu machen beabsichtige. DBFP 4 Nummer 573, Stern, Görlitz, S-205, sich wiederholende Äußerungen. Generalfeldmarschall Keitel berichtet, schon im April 1939 fielen mir gegenüber gen Hitlers, das polnische Problem fordere gebieterisch eine Lösung. Es sei ein Unglück, dass der kluge Marschall Pilsudski, mit dem er einen Nicht-Angriffspakt habe abschließen können, zu früh aus dem Leben geschieden sei. Das könne auch ihm jederzeit so ergehen. Deshalb müsse er auch diese, für Deutschlands Zukunft unerträgliche Lage der Trennung Ostpreußens vom Reich so bald als möglich bereinigen und diese Aufgabe nicht der Zukunft oder einem Nachfolger überlassen. Man sehe, wie abhängig eine Politik der Vernunft von einem Manne sei, denn die heutigen Machthaber in Polen seien weit entfernt, den Kurs des Marschalls fortzusetzen, das sei durch Verhandlungen mit dem polnischen Außenminister Beck bereits erwiesen. Dieser setze sein Vertrauen auf die Hilfe Englands, und es sei doch außer Zweifel, dass England an dieser rein intern deutschen Frage kein wirtschaftliches, daher auch kein vitales politisches Interesse habe. England werde seine Hand von Polen zurückziehen, wenn es unsere Entschlossenheit erkenne, diesen auf die Dauer unerträglichen Zustand des Wesselö-Diktates zu bereinigen. Er wolle keinen Krieg mit Polen um Danzig und den Korridor, aber, wer den Frieden wolle, müsse zu Kriege bereit sein, sonst könne man nicht erfolgreiche Politik machen. Diese Ausführungen Hitlers müssen schon Ende März erfolgt sein, denn Hitler berief nach der polnischen Mobilmachung und der schroffen, negativen Antwort Polens vom 26.03. und dem alarmierenden Bericht des deutschen Botschafters aus Warschau vom 28.03., der ihm am 30.03. vorlag, Keitel und die Oberbefehlshaber der Wehrmacht teile. Herr und Marine, V. Brauchitsch und Redder Göring war in Urlaub zu sich, setzte ihnen die Lage auseinander und beauftragte Keitel mit der Ausarbeitung einer neuen Weisung zur Grenzsicherung Ost, in der auch ein Teil für eine öffentlich mögliche Auseinandersetzung mit Polen vorgesehen sein solle. Keitel in Nürnberg, IMT BDXS 576. Helmut Kreiner, die oberste Wehrmachtführung 1939-1943 S30.152-31 März 1939. Wirtschaftsminister Funk beschließt eine große Rede vor dem Zentralausschuss der Reichsbank in Berlin mit folgendem Appell an das Ausland: Die große Welt rings um uns herum hat ihre schweren Wirtschafts- und Finanzsorgen. Das Gold verlüdet scheinbar unaufhaltbar in die bereits überfüllten Tresors der Vereinigten Staaten, und die alte entgoldete Welt zieht den Boden unter ihren auf Gold-basierten Währungen wanken und die Zahlungsbilanz schwer erschüttert. Soll ein neuer Tanz ums goldene Kalb beginnen? Ergibt man sich der amerikanischen Goldmacht oder man akzeptiert die neuen Methoden der jungen, starken, aufwärtsstrebenden Nationen? Unsere Wirtschafts-, Handels- und Finanzmethoden bieten genügend Möglichkeiten für eine erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit auf den Weltmärkten zur Erschließung neuer Absatzgebiete, zur Erhöhung von Produktion und Kaufkraft und zur Hebung des Wohlstandes. Die Welt steht am Scheidewege. Entweder der Völker, es gilt nur, die richtige Organisation und eine verständnisvolle Zusammenarbeit zu finden. Wir haben noch nie die Hand zurückgeschlagen, die uns hierzu geboten wurde. Wir werden es auch in Zukunft nicht tun, und zwar umso weniger je stärker wir sind. DD61-2S765, Freitag, den 31. März 1939. Der deutsche Generalkonsul in Posen teilt mit, dass die polnische Presse auf eine Vergiftung der öffentlichen Meinung hinarbeite, bald zu scharfen Maßnahmen gegen die deutsche Volksgruppe, bald zum Boykott deutscher Gesellschaften auffordere. In der Stadt selbst herrsche einigermaßen Ruhe, doch seien in anderen Städten und auf dem Lande weiterhin Ausschreitungen zu verzeichnen. Die feindliche Haltung sei bis ins letzte Dorf vorgedrungen. DWB 2 Nummer 355, Sternbotschafter Ken ARD teilt Lord Halifax mit, dass er davon informiert worden sei, dass der Vizeaußenminister in den letzten Tagen dem rumänischen Botschafter sagte, dass Deutschland Polen gewarnt hätte, weil es jede Bewegung polnischer Truppen in die freie Stadt Danzig als einen Kriegsgrund betrachten müsse und dass Polen hierauf erwiderte, dass es eine Erklärung des Danziger Senats zur Vereinigung mit Deutschland als einen Kriegsgrund betrachten würde. DBFP 4 Nummer 579, Stern Lord Halifax teilt dem britischen Botschafter Ken ARD den Text der britischen Garantieerklärung für Polen mit und dass er beschlossen habe, nicht das Wort unprovoziert hinzuzufügen, weil er glaube, dass die deutsche Technik der Action so vielseitig und so heimtückisch sei, dass es gut sein könne, dass Polen riss unter gewissen Umständen in der Selbstverteidigung dazu getrieben werden könnte, 153-31 März 1939 einen technischen Akt der Provokation zu begehen. Ken ARD solle jedoch Herrn Beck nachdrücklich darauf hinweisen, dass sich die britische Regierung vertrauensvoll auf die polnische Regierung verlasse, dass sie besonders sorgfältig sei in ihrem Verkehr mit Deutschland, eine kompromisslose Haltung oder irgendeine provokative Aktion zu vermeiden und mit der britischen Regierung ständigen Kontakt zu halten. Herr Beck solle darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Garantieerklärung eine vorläufige Maßnahme sei, dazu bestimmt, dem zu begegnen, was als eine mögliche Gefahr befürchtet würde, bis zum Abschluss der Beratungen mit Polen und Rumänien. DBFP 4 Nummer 584, Sternministerpräsident Kamberlain gab im Unterhaus die Garantieerklärung für Polen ab, wie das Haus weiß, sind jetzt bestimmte Konsultationen mit anderen Regierungen im Gang. Um inzwischen, ehe diese Verhandlungen abgeschlossen sind, dem Hause mitzuteilen, dass im Falle einer Aktion, welche die polnische UNAPEN die Stellung der englischen Regierung vollkommen klar zu machen, habe ich jetzt klar bedrohen und gegen welche die polnische Regierung entsprechend den Widerstand mit ihrer nationalen Wehrmacht als unerlässlich ansehen würde, seiner Majestät Regierung sich während dieser Zeit verpflichtet fühlen würde, sofort der polnischen Regierung alle in ihrer Macht liegende Unterstützung zu gewähren. Sie hat der polnischen Regierung eine entsprechende Zusicherung gegeben. Teile der darauf folgenden Debatte sind im DB Nummer 30 enthalten. Stern: In der Debatte antwortete Kamberlain dem Abgeordneten Arthur Henderson, dass er von keinem deutschen Versuch Kenntnis habe, friedliche Verhandlungen mit der polnischen Regierung zu führen. Eine ähnliche Behauptung stellte Kamberlain am 10. Juli im Unterhaus auf. Ferner behauptet er in der Vorbemerkung zum britischen Blaubuch, SX, dass die deutschen Vorschläge an Polen erstmals am 31. März 1939 vorgelegt worden seien. Im Gegensatz hierzu ist bekannt, dass die englische Regierung seit dem 25. Oktober 1938 aus mehreren Berichten wusste, worüber die deutsche Regierung mit der Polnischen verhandelte. Es widerspricht daher auch völlig den Tatsachen, wenn Professor Michael Freund in Wellen 2 seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges auf Seite 102 schreibt, wesentlich für die Beurteilung des englischen Schrittes ist, dass er ohne Kenntnis der deutschen Forderungen gegenüber Polen geschah. Die falsche Behauptung wird auch nicht dadurch richtiger, dass sie Walendi besehen übernimmt. UN, Walendi S 245, Stern 154. Lord Halifax beauftragt den britischen Botschafter in Bukarest, der rumänischen Regierung sofort zu erklären, dass die englische Regierung nur angesichts der in ihrem Besitz befindlichen Informationen, die die Möglichkeit eines unmittelbaren Schrittes gegen Polen anzudeuten scheinen, dazu geführt worden sei, diesen vor, DBFP 4 Nummer 583, läufigen Schritt in Bezug auf Polen zu unternehmen. Stern: Lord Halifax teilt dem britischen Botschafter in Washington mit, dass ihm der amerikanische Botschafter heute Nachmittag gesagt habe, dass er gerade mit dem Präsidenten Roosevelt gesprochen hätte und dass dieser die Garantierung für ausgezeichnet hielte und gesagt habe, dass sie nach seiner Beurteilung eine sehr große Wirkung haben würde. Die USA, so meinte er, glaubten, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe, aber der Präsident dächte nicht, dass dies irgendwie von DBFP 4 Nummer 586, Schaden sein würde. Sternbeck glaubte, dass Hitler nur bluffe und es deshalb für ihn nicht gefährlich sei, den polnischen Ajax zu spielen, der kühn dem Nazi-Blitz trotze. Daladier schien eine solche Meinung zu teilen, vertraute er doch Botschafter Bulli-TT an, er sei besonders über die starke und mutige Haltung der Polen hoch erfreut. Wir. Tief besorgt war er jedoch darüber, dass England nicht die Einführung der Wehrdienstpflicht betrieb. Breche ein europäischer Krieg aus, so wäre Großbritannien zu einer unbedeutenden Rolle verurteilt, außer zur C4, Botschafter Bulli-TT an Außenminister Hüll, Paris, 31. März 1939. Stern, Tenzil, S553, der diplomatische Mitarbeiter der News Chronicle, Vernon Bartlett, erklärte in einer Rede vor der Somerset Folk Society, uns wird nicht wohl sein, bis Frankos Witwe Stalin ans Sterbebett die Mitteilung bringt, dass Hitler ermordet wurde angesichts der Trauerfeierlichkeiten für Mussolini, Backreis, 1939, S95, Stern. Der italienische Botschafter Attolico klagt bei Staatssekretär V. Weizsäcker über die deutsche Politik, das Prestige des Duce habe in seinem eigenen Lande gelitten. Neben dem innenpolitischen Prestigeverlust sei für Italien eine außenpolitische Einbuße erfolgt. Sein eigenes Spiel sei verdorben worden. Er sei am Zuge gewesen und sei nunmehr davon zurückgeworfen. Zusammenfassend kann man viel leicht sagen, dass Attolico seine Regierung als den betrogenen und blamierten Heller hinstellte, der im Interesse zukünftiger Kameradschaft unbedingt auch seiner Seiz am Gewinn zu beteiligen sei, Adab 6S144F155. Die Geschehnisse im Hintergrunde. Mussolini beantwortet Chamberlains Brief vom 20. März 1939 mit höflichen Ausführungen und schließt, ich wiederhole auch Ihnen gegenüber, was ich öffentlich gesagt habe, nämlich, dass ich eine lange Periode des Friedens für die Rettung der europäischen Kultur und ihre Entwicklung als notwendig ansehe. Das ist meine Überzeugung. So sehr ich aber Ihre Aufforderung würdige, so glaube ich nicht, dass ich im Augenblick die Initiative ergreifen kann, bevor Italiens Rechte anerkannt worden sind. Sie werden die Gründe dafür leicht verstehen können. In meiner Rede habe ich auch die italienischen Probleme gegenüber Frankreich präzisiert und ihre koloniale Natur dargelegt. Damit glaube ich, eine eventuelle Diskussion dieser Probleme erleichtert zu haben. Freund 2S143, die Geschehnisse im Hintergründe. Monat März 1939. Dietrich Bonhoeffer. Am 12. März hatte der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, ein namhafter Vertreter der Bekenntniskristen, eine Unterredung mit dem Bischof George K. Abel V. Chichester, um mit ihm zwei besondere Fragen zu klären. Die erste bezog sich auf die Mittel, durch welche die bekennende Kirche mit den Kirchen im Ausland in Fühlung bleiben könne, denn er fürchte, dass wir bald völlig von unseren Brüdern im Ausland abgeschnitten sein werden und das würde ein furchtbarer Verlust sein. Die zweite Frage bezog sich auf ihn selbstständig. Er könnte unter den jetzigen Umständen unmöglich mit gutem Gewissen an einem Krieg teilnehmen, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 457, Völkerbundskommissar Burkhardt. Der Danziger Völkerbundskommissar Burkhardt besuchte auf der Rückfahrt von Genf nach Danzig am 12. März in Berlin Staatssekretär V. Weizsäcker. Er schrieb darüber am 13.03. dem Völkerbundssekretär Wolters, ich bin mitten in der Krise eingetroffen. Die Richtung, in welcher die Ereignisse sich entwickeln, wird deutlicher. Der deutsche Kanzler, der im letzten Herbst auf der Grundlage seiner Vorwände festgelegt wurde, entschließt sich nun, seine eigentlichen Ziele anzugehen. Er verlässt das völkisch-ideologische Gebiet und handelt imperialistisch. Gestern sah ich einen Freund des deutschen Botschafters in Warschau, welcher mir sagte, die letzten Vorbereitungen für eine Besetzung Prags, Burkhardt, S264F, seien getroffen. 156. Die Geschehnisse im Hintergrunde. Dass Burkhardt den Namen des wirklichen Informanten Weizsäcker damals so umschrieb und erst heute offen nennt, ist in mehr als einer Hinsicht interessant. Am 13.03. hatte er eine offizielle Unterredung mit Weizsäcker. Darüber berichtet dieser in seiner Aufzeichnung, Adab VS150, aus Anlass der akuten tschechoslowakischen Frage machten uns die Polen einen recht nervösen Eindruck. Sie würden also wohl auch in Danzig schwieriger werden und dazu neigen, Burkhardt zu missbrauchen und ihn gegen uns auszuspielen. Ich hätte daher eigentlich in Burkhardts Interesse vorgezogen, wenn er sich dem jetzt nicht aussetzte. In Burkhardts Bericht an Wolters liest man mehr. Er, Weizsäcker, nehme an, dass die Ereignisse die vom Kanzler vorgesehenen Folgen weit überschritten würden. Hitler wünsche, dass die für die nächsten Tage vorgesehene Offensivhandlung in keiner Weise den Geist des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes verletze. Es sei jedoch unvermeidlich, dass, wo so viele vitale Interessen Polens verletzt würden, ein weiteres Vorherrschen der Beck'schen Richtung unmöglich erscheine. Der Staatssekretär fürchtet andererseits, dass die rüde Wirkung in Danzig und Memmerl, trotz Hitlers Versicherungen, unvermeidlich sehr bald völlig spontan eintreten müsste. Burkhardt alarmierte natürlich sofort den britischen Konsul Shepherd in Danzig am 15.03., dass dieser seinem Kollegen in Genf telegrafierte, Burkhardt halte es angesichts dessen, was er zu berichten habe, für wichtig, sofort nach Genf zurück, DBFP 4 Nummer 267, DBFP 4 Nummer 265, zukehren. Am gleichen Abend drahtete Shepherd folgenden alarmierenden Bericht an Lord Halifax, der am 16.03. um 9.30 Uhr in London ankam, der Hohe Kommissar hat mich gerade informiert, dass er in Berlin, wo er auf seiner Rückreise Station machte, aus einer zuverlässigen Quelle dort den starken Eindruck gewann, der in hiesigen offiziellen Kreisen bestätigt worden ist, dass in Danzig in der beinahe unmittelbaren Zukunft äußerst ernste Entwicklungen stattfinden könnten. Er befürchtet die Besetzung der freien Stadt während des kommenden Wochenendes durch Truppen aus Ostpreußen, daher sein Wunsch, beinahe sofort nach Genf zurückzukehren. Er hörte, dass Hitler über die antideutschen Demonstrationen in Polen so aufgebracht ist, dass er beabsichtigt, Polen eine Lektion zu erteilen. Schon in der Frühe des nächsten Tages, 16.03., muss er Halifax ergänzend melden, DBFP 4 Nummer 293, der polnische Kommissar erkennt die Möglichkeit im Allgemeinen an, aber rechnet definitiv nicht mit der Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden deutschen militärischen Besetzung Danzigs. Zweiter. Der Hohe Kommissar scheint noch tief beeindruckt zu sein von der Warnung, die er in Berlin erhalten hat, äußerte aber heute die Meinung, dass die Lage hier weniger gespannt zu sein scheint als gestern. Er schreibt dies einem plötzlichen 157 die Geschehnisse im Hintergründewechsel in den deutschen Plänen zu und ist demgemäß geneigt, seine Rückkehr nach Genf einstweilen aufzuschieben. Dritter. Ich neige dazu, im Allgemeinen dem polnischen Kommissar zuzustimmen, obwohl ich angesichts des polnischen Optimismus und der Tatsache, dass der Hohe Kommissar manchmal recht gehabt hat mit seinen Vorhersagen, die auf den Informationen beruhten, die er aus auswärtigen Quellen erhalten hat, mich nicht ganz sicher fühle. Ebenfalls am Donnerstag, den 16.03. gab der Danziger Senatspräsident Kreiser Burkhardt zu verstehen, dass eine leichte Entspannung eingetreten sei. Um sich darüber Gewissheit zu verschaffen, veranlasste Burkhardt den deutschen Konsul von Chanson, DV, mit Weizsäcker in Berlin zu telefonieren und ihm die Frage zu stellen, sind die Umstände noch dieselben wie vor 3 Tagen, als sie mit mir sprachen? Die Antwort lautete, die Lage ist heute, 16.03., sogar noch ernster geworden, und meine Befürchtungen haben sich verstärkt. Stern, Burkhardt, S266, diese Nachricht veranlasste Burkhardt, sofort wieder nach Genf zurückzukehren. Inzwischen hatten die frei erfundenen Meldungen über angebliche deutsche Angriffsabsichten gegen Danzig ihre beabsichtigte Wirkung getan. Der deutsche Botschafter in London, V. Dürksan, schreibt darüber, DM2, S176, diese hysterische Geistesstimmung wurde weiter durch Gerüchte erhöht, dass Deutschland an der polnischen Grenze umfassende militärische Vorbereitungen getroffen hätte, ebenfalls mit der Absicht des Einmarsches in Polen, oder zumindest in Danziger Gebiet. Diese Gerüchte wurden in London trotz Schipeherz Richtigstellung und trotz eines Telegramms des britischen Botschafters KenRD aus Warschau vom gleichen Tage, dass die polnische Regierung keine Informationen von alarmierendem Charakter habe, nicht dementiert. Auch sein Telegramm vom 17.03. an Lord Halifax änderte daran nichts. DBFP 4 Nummer 391, hinsichtlich Danzig sagte mir der Außenminister, Beck, DV, er hätte keinen Grund, diesen Gerüchten irgendwelche Bedeutung beizulegen, und dass seine Informationen über deutsche militärische Bewegungen zum Beispiel dahin gehen, dass diese alle nach Süden gerichtet sind und nicht nach Osten. Er legt irgendwelchen Truppenbewegungen in Ostpreußen keine Bedeutung bei und glaubte tatsächlich nicht, dass hier irgendeine Gefahr eines deutschen Coups bestünde. Er fügte kategorisch hinzu, dass, sollte Deutschland Danzig besetzen, Polen kämpfen würde. Der Generalstab sagte heute das gleiche zum Militärattaché. Da England aber den Gerüchtekessel nicht mehr mit drohenden Nachrichten aus Polen heizen konnte, wurde am 17.03. das Tilea-Feuer angefacht. Am 18.03. war Burkhardt in Genf eingetroffen und erstattete in so alarmierender Weise im Völkerbundssekretariat Bericht, dass man sogar eiligst nach London 158 die Geschehnisse im Hintergründe telefonierte, um einen Beamten des Vorregistern Office nach Genf zu bekommen, was aber bezeichnenderweise mit der Begründung abgelehnt wurde, dass dies jetzt nicht möglich sei, zudem die Nachrichten aus Danzig einigermaßen beruhigend seien. Der Völkerbundssekretär Wolters berichtete am 18.03. an das Vorregistern Office, Burkhardt S266, am 13.03. hatte er, Burkhardt, eine private Unterhaltung mit Weizsäcker, der sehr besorgt war, weil, wie er sagte, Dinge bevorstünden, die dazu angetan seien, sowohl Burkhardt wie den Völkerbund in eine sehr schwierige Lage zu bringen. Im Verlauf dieser Ereignisse seien sowohl Danzig wie Memmal bedroht. Darum hätte er sehr gewünscht, dass Burkhardt dann nicht in Danzig anwesend sei. Das war eine ganz andere Begründung für den Wunsch nach Burkhardts Abwesenheit von Danzig. Als Weizsäcker sah, was er angerichtet hatte, bekam er kalte Füße und schrieb daher am 19.03. in einem Privatbrief an Burkhardt nach Genf, Dag. Nummer 2002 WSTRPR Fall 11, BD4a, von Sie erinnern sich unseres kürzlichen Gesprächs über die jetzige Zeit. Ich sagte Ihnen, dass, wie schon vor einigen Wochen durch Herrn Kraul, deutscher Konsul in Genf, DV, übermittelt, Ihre begreifliche, uns grundsätzlich natürlich sehr willkommene Absicht, bald nach Danzig zurückzukehren, Sie in eine unbequeme Lage bringen könnte. Die Polen seien jetzt wegen der tschechischen Sache nervös und könnten dazu neigen, sie zu missbrauchen. Wir sprachen in diesem Zusammenhang dem Wegfall der Wahlen in Danzig und Sie erwähnten auch den angeblich schwebenden Plan einer Flaggenänderung in der freien Stadt. Wie ich höre, sind Sie nun vorläufig nach Genf zurückgereist. Hierzu wird mir noch gesagt, ein Dritter, nicht Deutscher, habe von Ihnen unser obiges GI nun Sprech erfahren und, es falsch auslegend, in dramatisierender Form weitergegeben. Sie müssen diese Raconers wissen. Ich schließe aber die ausdrückliche Bitte daran, gar nichts darauf zu veranlassen. Denn jeder Unsinn bekommt erst Leben und Bedeutung durch Richtigstellung. Wir sehen uns hoffentlich in Berlin, sobald Sie nach Danzig zurückkehren.